Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. In ihrer allerersten Folge konfrontieren sich Dominik und Eve mit so einfachen wie auch komplexen ausgewählten Lebensfragen und treten damit in ihre vertiefende Kennenlernphase ein. Thematisieren kurz die neue Pinocchio-Verfilmung sowie die faszinierende stimmliche Bandbreite von SynchronsprecherInnen und widmen sich dann detailliert ihrem Film der Woche, Demolition Man von 1993. Vorhang auf für Sylvester Stallone gegen Wesley Snipes in einer glattpolierten Dystopie, in der jegliche Extreme extrem unterdrückt werden. Wir haben für Sie mitreserviert, also nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Hey, sanfte Grüße, Dominik. Friede sei mit dir, Eve. Hast du Bock zu quatschen? Ich habe richtig Bock zu quatschen. Unsere allererste Podcast-Folge. Die Leute da draußen, wer auch immer das hört, ihr kennt uns ja noch gar nicht. Ich möchte mich gerne vorstellen. Ich finde es viel besser, wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Dann sage ich mal, herzlich willkommen im Podcast. Dominik, mein Kollege von der Arbeit und mittlerweile angehender Freund. Oh. Er ist ein sehr charismatischer, manchmal aufgedrehter, manchmal aber auch schnell genervter Mensch, der aber direkt wieder drüber wegkommt. Das kann sehr schnell umschwingen. Doch, brauchst du nicht mit dem Kopf schütteln. Aber meistens gut gelaunt. Insofern passt das schon. Profi-Twitcher mit seinem Karaoke begeistert er alle. Auch unseren Freundeskreis. Und ich glaube, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Aber wir lernen uns ja auch erst kennen. Das ist richtig, Eve. Ich stelle dich natürlich auch kurz vor. Damals direkt kennengelernt als, du musst entschuldigen, griesgrämigsten Mitarbeiter, von dem ich unbedingt gemocht werden wollte. Heute haben wir zusammen einen Podcast. Und ich glaube, wir sind ja gleich alt. Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Du bist 2 Jahre noch älter als ich. Und ja, womöglich, sag's doch nicht so direkt. Womöglich der letzte BlackBerry-Nutzer auf der Welt. Mit Herz. Mit Herz. Und du liebst alte Filme. Aber dazu kommen wir irgendwann in den weiteren Folgen. Heute beginnen wir unsere allererste Podcast-Folge. Mhm. Wir gucken mal, wie das jetzt hier von Woche zu Woche stattfindet. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Denn die Struktur dieses Podcasts sieht vor, dass wir uns ja hier kennenlernen. Wir stellen uns also ein paar Kennenlernfragen. Ich bringe mal eine Woche Fragen mit, du bringst mal eine Woche Fragen mit. Und dann empfehlen wir noch ein bisschen, wir gucken, was wir zuletzt gesehen haben. Deswegen unterhalten wir uns an der Arbeit ja auch nicht mehr. Und dann bringen wir jede Woche ein Hauptthema mit. Also ein Film, den wir beide geschaut haben, analysiert haben und dann gehen wir den Film, heftige Spoilerwarnung, dann auch Schritt für Schritt durch, was passiert und wie haben wir uns dabei gefühlt oder was interpretieren wir rein? Willst du den Leuten schon sagen, um welchen Film es heute gehen wird? Also für die, die es am Titel noch nicht erraten haben, soll es eigentlich in der Begrüßungsformel schon drinstecken. Ansonsten an alle, die ihn noch nicht kennen, Demolition Man wird heute Thema sein. Ein sehr, sehr guter, ich sag's, meine Meinung ist einfach schon mal vorweg, sehr, sehr guter Sci-Fi-Action-Film von 93 mit Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock. Mehr dazu später. Wunderbar. Dann würde ich dir jetzt gerne mal Kennenlernfragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Frag mich mal was. Okay. Eve. Dominik. Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? Wenn ich mir einfach so eine aussuchen dürfte und die hätte ich dann, ja. Genau. Charaktereigenschaft. Es klingt blöd, weil du mich ganz anders kennst, aber ja, ich wäre gern offener neuen Leuten gegenüber. Ist das eine Charaktereigenschaft, offener zu sein? Vielleicht nicht mit dem Wort, aber das, es gibt doch dafür ein Wort. Aber ja, offen gegenüber anderen Menschen, dass du auf die Leute zugehen kannst, besser. Ja. Das hättest du schon gerne. Toll. Also bei manchen, nicht bei allen, logischerweise. Aber wieso sagst du, so kenne ich dich nicht? Weil tatsächlich wartest du eher ab, dass man auf dich zugeht, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich brauche einfach ein bisschen länger, um mit Leuten warm zu werden und dann auch auf eine natürliche Art und Weise mit denen interagieren zu können. Das kann auch mal ein halbes Jahr dauern. Was wäre denn so deine Charaktereigenschaft, die dir persönlich noch fehlt? Das ist tatsächlich, dass ich gerne Stille ertragen könnte. Ach, das kannst du gar nicht? Nicht so richtig. Also ich versuche tatsächlich irgendwie so, das ist dieser innere Entertainer in mir, Stille zu füllen und habe manchmal auch wirklich das Gefühl, wenn ich mit jemandem zusammen in einem Raum bin, dass ich was sagen muss. Ach echt? Ja. Ja. Das wird dann schnell unangenehm, oder was? Also für dich? Genau, ich habe dann das Gefühl, dass es dem anderen unangenehm ist, dann wird es mir unangenehm, dass es dem anderen unangenehm ist, dass er sich dann denkt, ah, okay, das war jetzt das letzte Mal, dass ich Zeit mit Scotty verbracht habe, weil der sagt ja nichts. Aber ich glaube, das ist manchmal auch eine Tugend, nichts zu sagen. Also ich finde, ich persönlich würde sagen, es tut auch mal ganz gut, wenn man Zeit miteinander verbringen kann, ohne was sagen zu müssen. Ich hätte hier noch eine Frage. Noch zwei weitere Fragen, wenn es dich nicht stört, Eve. Und zwar, warst du denn ein glückliches Kind? Rückblickend gesehen wahrscheinlich ja. Ich meine, wenn man selbst Kind ist, kann man das sehr schwer beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damals als glückliches Kind bezeichnet hätte. Aber ja. Wovon hast du das abhängig gemacht, das Glück? Wir hatten nie großartige familiäre Probleme. Es gab jedes Jahr einen Sommerurlaub, wo wir zusammen hingefahren sind. Also meine Eltern haben sich da schon sehr bemüht, uns eine glückliche Kindheit, also meine Schwester und mir, eine glückliche Kindheit zu bescheren. Und ich würde sagen, denen ist es durchaus gelungen. Das ist schön. Ich hoffe, deine Eltern hören diesen Podcast gerade. Da rede ich jetzt auch einfach mal im Namen meiner Schwester. Ja. Meine Kindheit war rückblickend betrachtet wirklich nicht gut. Das war ein bisschen das Gegenteil. Mein Vater hat sich für uns den Hintern aufgerissen, hat an Schichten gearbeitet. Meine Mom hat nicht allzu viel dazu beigetragen zur Familie, was wahrscheinlich dann auch der Grund war, dass es dann leider Gottes, als ich 12 war, mit meinen Eltern auseinanderging. Und dann kennt man das halt, dieses typische geteilte Sorgerecht, jedes zweite Wochenende irgendwo anders und dann patchwork-mäßig, Vater hat eine neue Freundin, Mutter hat einen neuen Freund. Viel Geld hatten wir auch nie. Ich habe nie Taschengeld bekommen, hatte ganz oft Flausen im Kopf, weswegen ich auch sehr, sehr oft in meinem ganzen Leben Hausarrest hatte. Und da braucht man natürlich dann die Charaktereigenschaft, die ich mir dann irgendwie, glaube ich, angeeignet habe. Immer zu lächeln, immer gute Laune zu haben, auf Streitsituationen zu verzichten und einfach die Harmonie zu genießen. Und sich auch schnell wieder abzuregen. Also, du regst dich kurz auf. Und im nächsten Moment kann aber auch alles wieder in Ordnung sein, weil es gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Also so kenne ich dich ja dann auch. Genau, das ist vielleicht echt tatsächlich. Also auch diese, ich bezeichne es mal als Maske auf Arbeit. Selbst wenn du schlecht gelaunt bist, das den Gästen nicht zu zeigen. Genau. Da ist ja mein größtes... Funktioniert bei dir sehr, sehr gut. Ja, mein höchstes Gut an der Arbeit ist es halt, dass die Gäste verdient haben, das schönste Kinoerlebnis zu haben. Ob das gelingt, ist dann die andere Frage. Ich tue zumindest in meinem Bereich das Beste dafür. Du tust deinen Teil beitragen. Ja. Ganz genau. Ja, und ansonsten kindheitstechnisch ging es dann. Mit 16 musste ich ausziehen. Und ab da stand ich auf eigenen Beinen. Habe auch heute ein vages Verhältnis zu meiner Familie, aber meinen Papa, den habe ich ganz, ganz doll lieb. Und meine Brüder. Liebe Grüße an euch. Eve, die letzte Frage möchte ich dir gerne stellen. Die letzte Frage. Wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit? Hast du darüber auch schon mal nachgedacht? Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Und ich habe auch absolut keinen Drang danach, mich selbstständig zu machen. Weil mir, glaube ich, die Verantwortung zu groß ist und das Risiko. Aber wenn diese Selbstständigkeit wirklich nur im Kopf gedacht, völlig ohne Risiko wäre, du kannst nicht auf die Schnauze fallen, es würde sofort funktionieren. Hast du da eine Idee? Weil du magst ja Filme, ich könnte mich dich irgendwie vorstellen als, weiß ich nicht, ob das du vielleicht eine Filmkritiker-Idee hättest? Freier Filmkritiker oder so? Oder hast du da noch einen anderen Wunsch, wenn es gar kein Risiko für dich gibt? Null Risiko. Ja. Und ich hätte direkt Startkapital, ja. Du hast alle Möglichkeiten und kannst alles machen. Du kannst nicht scheitern. Sagen wir das mal so. Ich kann nicht scheitern. Du kannst nicht scheitern. Ach, na dann würde ich, glaube ich, Filmproduzent werden. Filmproduzent? Ich glaube, einen guten Filmproduzenten bräuchte Deutschland mal. Die selbstständige Tätigkeit wäre bei dir also Filmproduzent. Interessant. Ach, glaube ich, würde ich jetzt so, du hast mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt, deswegen würde ich das antworten. Du bist ja, glaube ich, tatsächlich selbstständig mit deinem Twitch, oder? Es ist auf jeden Fall ein Nebengewerbe und zählt. Ich kenne mich da jetzt rechtlich nicht so aus, ne? Das habe ich in meiner Kindheit leider nie gelernt. Ist das das, was du dann dir auch so jetzt erträumen würdest, wenn du es nicht wärst? Oder gäbe es da noch was anderes, was du gerne mal machen würdest? Ich würde gerne den Mut haben, der fehlt mir aber, glaube ich, so vor sehr vielen Menschen, es meinem langjährigen geschätzten Freund Luis, liebe Grüße, gleich zu tun und mich als Alleinunterhalter buchen zu lassen. Ach ja. Hierfür so. Ist mir im ersten Moment allerdings auch, leider Gottes, fehlt mir die Sicherheit, die finanzielle Kraft, das ganze Equipment. Aber das lassen wir ja in diesem Beispiel außen vor. Im Traum gibt es das ja nicht, Risiko und richtig. Fehlendes Equipment. Und im Traum würde ich schon als Alleinunterhalter mich sehr, sehr gerne für Hochzeiten, Partys, Firmenfeiern etc. Ja. buchen lassen, um dort nicht nur Karaoke, sondern tatsächlich auch Stand-Up-Comedy zu machen. Ach ja, da siehst du dich. Das hat mich schon immer auch fasziniert. Ich wollte sehr gerne, auch als Kind, gerne immer schon Stand-Up-Comedian werden. Mhm. Ich hatte in meinem Zimmer, ne, ich hatte ja viel Hausarrest, habe so viel Zeit in meinem Zimmer verbracht, so wie ich das heute auch irgendwie tue. Wie praktisch. Wie praktisch. Ich hatte so einen Kleiderschrank mit einem Spiegel. Und vor dem Spiegelschrank habe ich halt auch sehr, sehr gerne irgendwie performt. Dann habe ich schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne Menschen Freude bereite, Leute zum Lachen bringe. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Machst du heute noch? Bereitet uns Netflix aktuell noch Freude? Gibt es da irgendwas, was du in letzter Zeit gesehen hast? Oder wo du sagst, das hättest du dir lieber nicht angeschaut, die Zeit gespart, hättest eine Badewanne eingelassen? Du weißt, dass ich gerne bade. aber Netflix-technisch fällt mir da tatsächlich eigentlich immer weniger ein. Und ich mag es auch tatsächlich nicht. Ich gucke jetzt auch Better Call Saul durch und ich glaube, dass ich das dann erstmal boykottiere, denn es gibt viel bessere Streaming-Dienste, fällt mir spontan Mubi ein. Wo es Vernünftiges gibt. Und auch mit Disney Plus bin ich recht zufrieden. Mhm. Auch wenn sie mir sehr wehgetan haben kürzlich. Was denn da passiert? Also 1996 kam ein Film raus, der hat meine Kindheit geprägt. Und zwar ist das die Legende von Pinocchio. Ja. Hat der dich auch geprägt? Der hat mich insofern einfach nur geprägt, weil es mein allererster Kinobesuch war. Meiner Oma damals. Hast du ihn seitdem nochmal gesehen? Nee, nie. Ach, Wahnsinn. Also weißt du wahrscheinlich auch gar nicht mehr im Detail, welche schönen Momente es in diesem Film gab. Wenn es schöne Momente gab, dann sind die mir entfallen, ja. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Ich kenne dann höchstens noch den Trickfilm aus den 1940. 40er Jahren sogar, ja. Den habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Aber auch erst, nachdem ich diese Realverfilmung gesehen habe. Okay, da habe ich eine direkte Frage zum Film von 1940, denn den habe ich nämlich nie gesehen. Wird Pinocchio da am Ende zu einem richtigen Jungen? Ich glaube schon. Okay. Jetzt muss ich lügen, weil so genau ist es. Das ist ja auch 100 Jahre her. Du musst jetzt lügen. Das ist eine sehr schöne eine sehr schöne Anspielung. Ich ziehe nämlich gerade schon wieder eine Nase rot. Länger und wird. Das tue ich jetzt einfach. Ich lüge vermutlich und behaupte ja, aber das gehört auch zu Pinocchio dazu, dass er halt zum Jungen wird. Genau. Darauf möchte ich nämlich auch hinaus. Also das kann man ja nicht weglassen. Das kann man doch nicht weglassen. Das ist ja auch meine Meinung. Jetzt kommt's nämlich. Lässt der neue Film das weg, oder wie? Wir spoilern hart. Außer beim Haupt... Nee, also eigentlich möchte ich nicht spoilern, aber in diesem Moment, wir können uns ja darauf einigen, wenn wir Filme hassen, spoilern wir sie kaputt. Ich sag's aber vorher auch gerne. Ja, aber man muss den Leuten einen Grund liefern, warum sie nicht mehr angucken. Ja, stimmt, genau, deswegen, das ist auch so mein Grund. Pinocchio, der neue Pinocchio, 2022, Robert Zemeckis, hat es gewagt, ihn am Ende nicht zu einem Jungen werden zu lassen, denn die Message des Films sollte dann also lauten, ich hoffe, dass es sich wirklich von dem 1940er unterscheidet, weil alles andere war schon relativ gleich, wenn ich mir die Geschichte von Pinocchio so anschaue. Der hat es wirklich gewagt, dass er nicht zum Jungen wurde. Die Message ist, du brauchst doch gar kein echter Junge zu sein. Du bist doch genau so, wie du bist, genau richtig. Du bist doch jetzt schon wertvoll. Du brauchst doch gar kein echter Junge zu sein. Aber das passt doch super in die Zeit aktuell. Also das würde ich so pauschal gar nicht mal schlecht sehen. Dann müsstest du vielleicht... Genauso sollte es doch halt eigentlich erwartet, sein. Ich möchte diesen Zauber erleben, wenn er vom Holzjungen zu einem richtigen Jungen wird und ich möchte diese Freude in seinem Blick sehen. Guck mal, Geppetto hatte ist er keine ewig Freude alt. Am Ende? Ich gebe dir das Argument, warum ich das schlecht finde. Geppetto ist ewig alt. Gib dem mal noch 10 Jahre. Und dann ist er aber auch schon wirklich, ne? So. Ja. Geppetto, 10 Jahre weg. Pinocchio bleibt auf ewig, weil er ist ja kein echter Junge, wird also deswegen nicht älter. Bleibt auf ewig in diesem Holz Körper drin. Geppetto stirbt. Was macht denn Pinocchio dann? Geppetto akzeptiert ihn exakt genau so, wie er ist. So. Alles ist wunderbar. Ja. Wir können doch wunderbar bis zum Ende unserer Tage so weiterleben. Jetzt hätte ich aber gerne eine Fortsetzung, wie Geppetto stirbt und Pinocchio, was macht er dann? Geht er wieder zum Puppenhaus? Ah, verdammt, im Film. Ja, gut, das haben sie sich offen gelassen, so ein bisschen. Ah. Ach, die Effekte waren so schlecht und. Nee, er muss zum Jungen werden. Die können doch nicht einfach im Märchen völlig. Nee, ich bin enttäuscht. Ja, doch, das ist genau, aber das hatte ich, glaube ich, letztens mit einem anderen Film im Gespräch. Mit wem habe ich noch geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Aber der einzige Grund, so ein Remake zu machen oder so eine Vorlage nochmal neu aufzulegen, ist doch, ihn an die aktuelle gesellschaftliche Situation anzupassen. Nur damit hat der Film Relevanz. Das also, soll aber der Film angeblich nicht geschafft haben, laut so den Kritikern. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe keine Kritiken gelesen. Ich kenne bloß deine Meinung tatsächlich. Okay. Und wenn es wieder die gleiche Scheiße ist, wie, also Scheiße in Anführungsstrichen, von damals, wie man es schon 10-mal gesehen hat, 20-mal gesehen hat, dann hat der Film keine Relevanz und keine Daseinsberechtigung für mich. Da brauche ich mir den Quatsch nicht angucken. Wenn es nochmal das Gleiche ist und nochmal und einfach nur schönere Effekte oder schlechtere Effekte, weil sie kein Geld hatten, was weiß ich. Aber so wie du mir das jetzt erzählt hast, würde ich behaupten, ist das eine Abwandlung, die zurecht gemacht wurde. Wenn es denn eine Abwandlung ist. Na, er wird nicht zum Jungen. Ja, aber weil es kann ja wirklich sein, dass 1940 in der Verfilmung er auch nicht zum Jungen wurde. Das kann ich leider Gott, ich habe es nicht gegengecheckt. Aber so kennen wir das doch, also irgendwoher muss es ja kommen. Ja, genau, richtig. Also ich kenne es halt von 1996 von der Verfilmung. Die war einfach fantastisch. Absolut fantastisch. So magisch, so schön. Und die jetzt, die hat... Passt dich deiner Gesellschaft an, damit du akzeptiert wirst. Nein, sage ich, nein. Ich finde halt wirklich, der Film, der hat nicht ohne Grund sehr schlechte Kritiken. Ich habe hier gerade auf IMDb mal geschaut, eine 5,2. Aber vielleicht sind das alles so ewig gestrige wie du. In der Situation. Jetzt machst du mich tatsächlich ein bisschen geil, den Film zu gucken. Ich wollte dich gar nicht. Vielleicht schaffen wir das ja auch mit ZuhörerInnen da draußen, mit unserem Podcast, dass man doch mal in den ein oder anderen Film reinschaut. Ja, was man gar nicht vorhatte. Was man gar nicht vorhatte. Ganz Mann. Genau. Jetzt würde ich gerne zu unserem Hauptthema kommen. Demolition Man. Demolition Man, den wir uns beide angeschaut haben, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Jeder hat ihn für sich selbst geschaut. Ja, super. Und ja, würde ich auch gerne so beibehalten, dass wir das so machen. Ja, absolut. Es war auch das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mir einen Film so bewusst angeschaut habe und ihn nebenbei mitgeschrieben habe, analysiert habe. Ich habe insgesamt für diesen Film mit einer Lauflänge von 1:55 4 Stunden gebraucht, bis ich fertig war. Also, mich würde jetzt interessieren, wie oft du pausiert hast. Alle 2 Minuten spätestens und habe aufgeschrieben, was ich gerade gesehen habe, was ich fühle und so weiter. Die Einführung in das Hauptthema mache ich an der Stelle einfach mal. Es geht also, um es nochmal zu wiederholen, um den Film Demolition Man von Marco Brambilla. Es war sein Debütfilm aus dem Jahre 1993, hat ein FSK 16, ist, wenn ich mich nicht ganz irre, von Warner. Ja. Und Marco Brambilla hat danach allerdings kaum Erwähnenswertes noch herausgebracht. Das war sein, es ist ein One-Hit-Wonder. Schon, ne? Also, absolut. Wenn ich mir das hier so angucke, Excess Baggage gab es da irgendwie 4 Jahre später. Mhm. Fragt man sich, warum hat das so lange gedauert? Ist der Film mit so viel Vorproduktion gestartet? Da spielen mit Alicia Silverstone, Benicio del Toro, Christopher Walken. Alles keine schlechten Schauspieler. Oh, Christopher Walken sogar? Der spielt auch mit, ja. Ich habe von dem Film noch nie was gehört. Hat auf IMDb eine 5,3. Ich kenne den auch nicht. Weniger als Pinocchio. Ja, weiß ich nicht. So viel zu Marco Brambilla. In dem Film Demolition Man wird ein Polizist aus dem Gefängnis herausgeholt, um einen alten, ultra gewalttätigen Nemesis zu verfolgen, der in einer gewaltfreien Zukunftsgesellschaft frei herumläuft. Ja, des Weiteren möchte ich hier dazu noch sagen, dass es ein Film über eine prädiktive Programmierung ist, der im Jahr 2030 spielt, zumindest wenn dann der Zeitsprung war. Gezeigt wird eine Welt unter totaler Überwachung, in der physischer Kontakt verboten ist. Und das stellen sie im Film schon sehr, sehr lustig dar. Ja. Menschen und also Babys werden in Laboren hergestellt und schlechtes Verhalten wird quasi aus ihnen herausgezüchtet. So habe ich das zumindest verstanden. Bevor wir zum Inhalt kommen, würde ich hier sehr gerne noch kurz diesen Film in der Zeitepoche einordnen von den einzelnen Schauspielern. Denn da ist mir aufgefallen, es ist mir wirklich ich fand's krass, deswegen möchte ich das gerne mit dazu sagen. Sylvester Stallone hat in diesem Film ja mitgespielt von 1993. Mhm. Und sonst kannte ich ihn ja irgendwie aus Rambo oder Rocky. Und ich dachte nicht, dass dieser Film 3 Jahre nach Rocky 5 spielt. Das fand ich krass, ne? Das fand ich echt abgefahren. Ich dachte wirklich, hätte man mich so gefragt, ob erst Demolition Man und dann Rocky 5 kommt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, natürlich. Rocky 5 hätte Gefühl ich so schon. 2000? Ja. Nee, der ist 1990 rausgekommen. Wahnsinn. So spät nur auch nicht, aber so schon Mitte, Anfang 90 hätte ich Rocky 5 geschätzt. Einfach weil es, keine Ahnung, Mitte der 90er für Stallone, schwierige Zeit. Oh, vielleicht hast du da noch nähere Informationen. Ja, schon bergab. Naja, brauchst du ja bloß die Filme angucken, die da noch kamen. Als Held der 80er, gut, ein richtiger Tiefschlag im wahrsten Sinne, Rocky 5, der ist ja untergegangen. Dann hast du hier Stopp oder Mami, meine Mami schießt, 92. Da hat er dann, er hat sich dann in Comedy versucht. Ja, das steht ihm aber nicht. Gesehen. Er hat versucht, mit Schwarzenegger mitzuhalten, dann plötzlich hier mit Twins und dem anderen Film. Der Kindergartencop, versprochen ist versprochen. Ah, das war meine Lieblingszeit von Arnie. Ja, war ja auch relativ erfolgreich damit. Er wollte mit anschließen und hat es nicht geschafft. Ich glaube, da gibt es auch die Anekdote, die hat Stallone mal erzählt, dass es wohl hieß, wenn Stallone Stopp oder meine Mami schießt nicht macht, macht Schwarzenegger ihn. Er würde quasi schon mit gezücktem Füller da sitzen und nur darauf warten, dass Stallone absagt. Ist das, das war tatsächlich scheinbar eine Aussage, die von Schwarzenegger selber kam. Also es war eine Lüge. Er hat ihn quasi in diesen Film reingedrängt. Ist das mit Wahnsinn. Diesem Rumor. Ja. Super. Des Weiteren fand ich es auch zumindest bemerkenswert. Wesley Snipes hatte in der Zeit nämlich auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und fünf Jahre nach Demolition Man hat er nämlich Blade 1 gemacht. Ja. Und 98. Das ist auch so der Film, den ich von ihm so, ich glaube, das erste Mal gesehen habe, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. The Fan habe ich irgendwann erst wirklich viel später gesehen. Nee, den kannte ich schon vorher. Den kannte ich schon vorher. Ich glaube, bei mir ist es, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Demolition Man schon mit einer der ersten auf jeden Fall. Drop Zone vielleicht noch. Passagier 57. Der war scheinbar davor, ja. Ist auf jeden Fall manchmal ganz cool, wenn man das zeitlich mal so ein bisschen betrachtet. Mhm. Du kannst es jetzt wahrscheinlich nicht mitdeuten, weil du ihn in der Originalsprache gesehen hast, aber als Wesley Snipes angefangen hat zu sprechen, ist mir aufgefallen, Mensch, die Synchronstimme, die kennst du doch. Und das geht mir ja bei Filmen ganz oft so, dass ich irgendwie auf Synchronsprecher achte oder wo habe ich den schon mal gesehen? Da pausiere ich auch den Film und gucke. Und als ich hier pausiert habe und habe geschaut, ist mir aufgefallen, das ist der gleiche Synchronsprecher wie Martin Lawrence, Sean Bean, Benicio del Toro und Chris Tucker. Ich hatte die ganze Zeit auch Chris Tucker im Ohr. Wesley Echt Snipes, jetzt, ja, wird von Thorsten Michaelis gesprochen. Ah, gute Bandbreite, der Mann. Eine wahnsinnig. Also, ne, dass er von Wesley Snipes zu Sean Bean, das habe ich tatsächlich nicht herausgehört. Und auch Martin Lawrence, man hört da schon eine gewisse Bandbreite. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich finde es immer interessant, wenn zwei Schauspieler in einem Film mitwirken, die im Deutschen die gleiche Synchronstimme eigentlich haben. Ja. Und dann der Synchronsprecher halt in dem Film die Distinktion machen muss mit seiner Stimme. Also ist das so oder wird er dann ausgetauscht durch einen anderen Synchronsprecher? Wie ist das? Ich habe das schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, also gibt bestimmt auch Fälle, wo das so ist, aber es gibt auch Fälle, wo der beide spricht oder nicht. Also wenn ich habe jetzt keine Lust zu gucken. Wir liefern das nach. Das kommt dann in Episode 2. Ganz wird das kurz eingefügt. Bleibt dran. Ich habe hier übrigens noch drei Bonus-Schauspieler. Und zwar. Ach ja, deine Cameos hier. Ah, die Cameos, die einfach so wunderschön sind. Es fällt zum allerersten Mal erstmal auf. Rob Schneider ist bei Minute 14 einfach mal zu sehen und spielt dann auch tatsächlich ein bisschen mit, hat auch Sprechrolle. Den kennt man ja, wenn man jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, aus Adam Sandler-Filmen, also Happy Madison-Produktion. Oder auch Mitte der 90er Judge Dredd, wieder mit Sylvester Stallone. Da haben wir da ist er sein Sidekick über eine längere Zeit, hat er eine größere Rolle bekommen. Mhm. Also den findet man eigentlich immer mal wieder und habe ich mich gefreut, als ich ihn gesehen habe. Aber noch viel, viel mehr habe ich mich gefreut über Jack Black. Der war so unbekannt 1993, gerade so mit Die unendliche Geschichte 2, wo er diesen Rüpel gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz irre, zu sehen. Ist er in diesem Film nur dreimal, hat keine Sprechrolle und ich habe mich aber wahnsinnig gefreut, als ich ihn einfach gesehen habe. Einmal springt er sogar unscharf durchs Bild und ich habe sofort erkannt, dass es Jack Black ist. Habe ich Stopp gemacht. Ja, ich war sehr überrascht, als du das gesagt hast, weil mir ist er tatsächlich gar nicht aufgefallen. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Und kennt man auch Benjamin Bratt, der Alfredo Garcia, der ist ja mit Rob Schneider da auch immer so ein bisschen auf einer Stufe. Der so war dann, das ist schon der später dann bei Miss Undercover mit Sandra Bullock zusammengespielt hat, ne? Ja, genau. Also die haben sich dann später wieder gesehen. Hm. In Ordnung, das war mein Vorgespräch dazu. Jetzt können wir langsam zur Handlung kommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier in einer Stunde durchkriegen. Ich muss nämlich dann zur Arbeit. Wann? Na, ich muss 14 Uhr los. Ach du Scheiße. Ja, aber gut, das schaffen wir doch, oder? Ich denke schon. Ist ja nur noch das. Ist ja nur noch unser Hauptthema, was jetzt hier kommt. Also, der Film beginnt und wir sehen Los Angeles in Flammen. Also wirklich ein Kriegsgebiet, in dem jede Ordnung fehlt. Mhm. 96 wird da datiert. Stallone in einem Kampfhelikopter oder Transporthelikopter wird in das Gebiet hineingeflogen, wo gepanzerte Fahrzeuge nur noch durch die Straßen fahren. Alles ganz gefährlich. Und man denkt erst so, also ich dachte jedenfalls, okay, eine Spezialeinheit holt jetzt hier irgend so einen Bösewicht ab. Aber nein, es ist einfach nur Stallone, der sich dort alleine auf das Dach Bungee-Jumping-mäßig ablässt. Mit den Worten, sie schicken einen Irren, um den Irren zu fangen. Exakt. Oder so ähnlich. Im Englischen sagen sie, send a maniac to catch one. Ja, ja. Ist so eine richtige Hau-drauf-Attitude, die Stallone da verkörpert. Es sind einige One-Liner dabei, unter anderem der direkt schon zu Beginn. Und dann räumt er da in dem Gebäude auf, super heldenmäßig, ballert da jeden von Snipes Gefolgschaftsleuten da weg, bis er zu ihm durchdringt und ihn dann stellen kann. Hierbei müssen wir aber auch noch dazu erwähnen, dass das nicht erlaubt war. Er hat das auf eigene Faust gemacht. Genau, genau. So ist er halt, der Silvester. Das macht er so. Keine Regeln. Vorschriften missachtet. Das ist hier schon sehr wichtig zu erwähnen. Es kommt zum Kampf und geht ein bisschen schief, weil das Gebäude komplett mit Sprengfallen etc., Benzin, C4 vollgepackt ist. Und Stallone, wie er ist, bringt den Bösen halt nicht um, sondern rettet ihn vor der Explosion, nur um dann in die Falle zu tappen. Ist es heiß hier drin? Oder bin ich das? Ist es heiß da drin? Oder bin ich das? Sagt in der Stelle noch Snipes. Genau. Und wir kommen darauf zurück. Kommt nochmal. Hier ist mir übrigens noch was aufgefallen. Ja. Und zwar fragt Sylvester Stallone Snipes direkt nach den Geiseln. Und Snipes, der tut ja da schon ein bisschen crazy und sagt den Satz. Wo sind die Geiseln? Genau, wo sind die Geiseln? Und Snipes sagt dann folgenden Satz. ich würde selbst meinen Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre. Das kann man sich hier auch nochmal merken, denn dieser Film hat es wirklich sehr, sehr gut geschafft, immer wieder Referenzen vom Anfang aufzugreifen. Genau, er spannt da den Bogen am Ende nochmal zum Anfang. Super gemacht. Genau, und dann rettet er ihn. Das Gebäude explodiert, ist in Schutt und Asche. Der Vorgesetzte von Stallones Figur rastet komplett aus. Was soll die Scheiße? Er hat das hier ohne Erlaubnis gemacht, wie du schon sagtest. Und dafür wird er zahlen müssen. So oder so, und dann leider, da waren doch die Geiseln drin. Ja. Und dafür muss er sich dann verantworten. Was ist denn die Strafe gewesen? Die Strafe ist, wir sehen das Gerichtsverfahren nicht, es war wahrscheinlich vielleicht auch nicht so fair, weil ich schon den Eindruck hatte, dass der Vorgesetzte und alle anderen, die über ihm stehen, ganz froh sind, wenn der Demolition Man auch weg ist. Ja. Weil er halt zu viel Ärger macht. Mit seinen Methoden. Was waren 70 Jahre Cryo-Gefängnis? Genau. Eingefroren in einem Eisblock auf seine niedersten Lebenswerte, was Puls und so weiter anbetrifft. Es ist eine Art Schlafzustand. Es ist so eine Art Kryoschlaf. Und zwar wird damit die komplette Löschung der Existenz aus der aktuellen Gesellschaft ohne Mord sichergestellt. Was ich schon eine ziemlich geile Technik finde. Das, okay, ja. Ist auf jeden Fall sehr effektiv, weil egal wann du aufgetaucht wirst, alle anderen, die du kennst, sind tot. Ja, deine Existenz wird aus dem aktuellen Zeitgeschehen gelöscht. Für 70 Jahre soll er verurteilt werden. Bis zum Jahre 2046. Und ich fand als Kind bereits, also wir hatten diesen Prolog mit dem 1996 LA Bösewicht. Und dann kommt dieser Cut. Oh ja. Und dann kommt die Kamera. Und die fand ich damals als Kind schon klasse. Und ich finde es ja heute immer noch richtig klasse mit diesem extremen Weitwinkel, wie Stallone in Handschellen auf die Kamera zuläuft mit den beiden Wärtern, ja. Gefängniswärtern, die ihn dann zu diesem Gerät bringen, wo er eingefroren werden soll. Mhm. Und diese leicht schräge Kamera mit dem extremen Weitwinkel, der alles so ein bisschen noch verzerrt, finde ich, bringt super das Gefühl rüber, dieses Unbehagliche. Also hier ändert sich jetzt gerade was. Ja. Wir waren vorher in so einem Kriegsgebiet, jetzt plötzlich so ein komplett steriles Gefängnis, alles sauber, alles kalt, wo wir vorher noch Flammen waren in L.A. Also so als Zwischenstation zu dem, was dann ja noch folgen wird. Ja. Fand ich das, holt einen da direkt raus aus diesem üblichen Action. Das ist richtig. Vor allen Dingen, weil darauf auch noch so eine interessante Montagesektion folgt, in der dann ein paar Credits reinkommen, die Zeit vergeht und da setzt auch so ein bisschen die Musik ein. Und da muss ich auch sagen, die Musik ist auch tatsächlich extra für den Film komponiert worden. Und die ist sehr gut. Wer war das? Irgendwas mit Goldenthal, ne? Elliot Goldenthal. Und aufgefüllt wurde das mit ein bisschen Soundtracks von Sting. Der auch in anderen Filmen, unter anderem einem meiner großen Highlights, Heat, 2 Jahre später, super Musik gemacht hat. Ja. Bei Batman und Robin machen wir mal beide Augen und Ohren zu. Aber waren schon noch gute Sachen da? Interview mit dem Vampir, wenn ich sehe. Aber ja. Ja, die Kamera, die dann über Slys gefrorenen Körper meandert, sozusagen. Meinst du jetzt nicht, wa? Ja, ganz genau. Das ist dann schon irgendwie. Das nimmt auch nochmal richtig die ganze Sache raus. Die ganze Spannung. Und die geht ja schon so eine halbe Minute. Ja, also es ist ein schönes Zeitvergehen und wir landen dann im Jahr 2032. Ja. Um das nochmal kurz einzustreuen, wie gesagt, also die Kamera, der Körper von Stallone ist nackt. Ja. Wir sehen seine Muskeln und das waren ja die Sachen, die er, also seine Muskeln, das, was ihn ausgemacht hat in seiner eigenen Gegenwart, die es in der Zukunft gar nicht mehr braucht, weil es kein Verbrechen mehr gibt, sozusagen. Er braucht schon Muskeln in so einer Welt. Aber mit dem, was passiert, ist es wieder nötig. Also Stallone auf seinen Körper reduziert, wird wieder gebraucht. Gute Ansicht. Habe ich da gesehen. Ja, und 32 wird er aufgetaut. Weswegen? Was passiert, Dominik? Wir sind erstmal im Jahre 2032 und bevor er aufgetaut wird, kommen wir erstmal noch zu Sandra Bullock. Die wird nämlich als Charakter in den Film eingeführt. Bei Minute 12 ist das Erste, was wir hören, sanfte Grüße. Das sage ich bis heute. Und die Antwort darauf ist Friede mit Ihnen, beziehungsweise Friede mit dir. Damit wird Sandra Bullock in den Film integriert. Sie arbeitet für das Sun Angeles Police Department aus Los Angeles, wo das Sun Angeles. Wir sehen sehr moderne Autotechnik, eine Onboard-Sprach-AI, was durchaus in 10 Jahren auf den Straßen losgehen könnte. Deswegen finde ich auch sehr interessant, dass die Zukunftsvision von dem Regisseur für das Jahr 2032 verdammt gut ist. Also das ist absolut denkbar. Da gibt es schlimmere Zukunftsvisionen mit fliegenden Autos oder sowas. Das ist wirklich noch sehr, sehr auf dem Boden geblieben. Da sind die Autos noch auf dem Boden geblieben. Ja. Es ist eine überaus freundliche und nicht angreifbare Konversation. Dann gibt es erstmal noch einen kurzen Schwenk in den Untergrund, damit auch da etwas aufgebaut werden kann. Denn das Volk ist hungrig. Es ist nicht alles genau so schön, glatt, modern, wie es oben erscheint. Das Volk, deuten sich schon Probleme an, ne? Das Volk im Untergrund ist hungrig und die haben nichts mehr zu verlieren. Da deutet sich schon was an. Dann möchte ich gerne noch den Schwenk mitnehmen, bevor wir zum Auftauen kommen, über den Arbeitsalltag im SAPD. Und zwar gibt es eine sehr, sehr schöne Begrüßung zwischen Ist es Sandra Bullock und Rob Schneider, die sich da begrüßen, im Kreis bewegende, sich nicht berührende Handbewegung, ungefähr 5 Zentimeter, ohne wird dann beim Begrüßen sanfte Grüße und dann macht man diese Bewegung. Sehr, sehr schön, bloß nicht, dass man sich berührt. Es wird beschwichtigt, was in der Welt geschieht, ne? Die Aufstände im Untergrund, dieses Brodeln ist spürbar, wird aber beschwichtigt. Sandra Bullock sieht das allerdings ein kleines bisschen anders, kriegt allerdings... Ist langweilig. Ja, sie findet das alles langweilig. Sie möchte mal ein bisschen Action haben, bekommt da von ihrem Vorgesetzten allerdings eine kleine Ansage, die sie erstmal respektvoll entgegennimmt. Dann geht sie aber um die Ecke und sagt, was sie wirklich denkt. Mit einer etwas obszöneren Sprache, als es in der Welt 2032 erwünscht ist. Und da kriegt sie sofort von einer Maschine an der Wand einen Strafzettel. Selbst die Polizei bekommt Strafzettel. Aber was würde Sandra Bullock tun für ein bisschen Action, sagt sie. Sie hat übrigens in ihrem Büro popkulturelle Referenzen. Ja, es ist super eingeräumt. Ja, ne? 80er, 90er, sehr viele Anspielungen da im Hintergrund. Ja, das sieht man schon, dass sie wirklich Bock hat. Ist, glaube ich, auch ein Plakat von Speed dabei. Ich habe nur Lethal Weapon gesehen und ein Red Hot Chili Peppers. Bus ist zu sehen. Irgend so ein kleiner Spielzeugbus. Aber es kann kein Plakat von Speed sein, weil sie... Das stimmt, weil es ja... Ein Jahr später erst, weil Speed mitgespielt hat. Oder es ist wirklich so ein Ding, dass es schon... Ne? Das wäre cool. So ein Hidden Secret, was vorher schon gestreut wurde. Man weiß es nicht. Dann geh ruhig mal mit dem Schwenk zu Snipes und Stallone. Was passiert denn da? Genau. Also die Einführung mit Sandra Bullock bezieht sich ja darauf, dass sie gerade im Cryo-Gefängnis anruft und fragt, ob alles in Ordnung ist. Natürlich ist alles in Ordnung. Mhm. Nur ein paar Anhörungen von aufzutauenden Gefangenen. So. Wie nennt sich das? Bewährungsgespräch. Bewährungsanhörung, genau. Stehen auf dem Tagesplan. Nichts Wildes. Mhm. Und einer von diesen Personen, die eine Anhörung bekommen, ist Simon Phoenix, gespielt von Snipes, der, das sieht man schon direkt, auf einmal Spanisch spricht. Ja. Also irgendwas ist da falsch, irgendwas ist da nicht richtig. Er tut und crazy, habe ich mir aufgeschrieben. Er tut crazy, wiederholt auf Spanisch. Genau, er wiederholt genau das, was ihm gesagt wird oder was er gefragt wird. Und mit einmal darauf angesprochen, dass er den Quatsch sein lassen soll, sagt er das Passwort für die Handschellen, die aufschnappen und er sich selbst befreien kann. Ach, in einer Welt, die gar nicht darauf vorbereitet ist, dass, er sagt ja Teddybär. Ach, Moment, das ist mir völlig entfallen. Ich habe nur gesehen, mir aufgeschrieben, er bricht dann halt aus und in Klammern, das ging zu leicht. Aber nein. Nee, das geht nicht leicht, weil er sagt das. Er kennt irgendwoher kennt das. Er sagt ja, Teddybär. Und dann schnappen die Handschellen auf und er kämpft dagegen die doch sehr wehrlosen Wärter. Ja. Und bringt den Hauptverantwortlichen, Dr. Smithers oder wie er heißt, da um. Und kann fliehen. Wurde das eigentlich geschnitten? Diese Augenszene, du weißt, welche ich meine. Also ich habe das Auge gesehen, wie es am Füller ging. Schon, aber man hat, also ich war der Meinung aus der Kindheit heraus, dass man auch gesehen hat, wie er das rausholt. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt. Das war auch nicht drin in der Originalfassung so, ja? Okay. Nee. Aber ich verstehe, dass man als Kind das denkt. Das ist ja auch gut so. Dass ein bisschen was nicht explizit gezeigt werden muss und dann doch hängen bleibt. Er tötet also jemanden oder verletzt ihn mindestens erstmal sehr stark. Und daraufhin... So, dass sie sterben. Also ein paar Leute sterben und im San Angeles Police Department gehen plötzlich die Alarmglocken an. 187. Murder, Death, Kill. Wird dann... Was ist das? Was ist... 187, keiner weiß es. Was ich als Kind schon lustig fand, weil durch den Wiederfilm 187 mit Samuel L. Jackson wusste ich halt, dass das der Polizeicode für Mord ist in Amerika. Okay. Und da muss halt erstmal im Computer nachgeguckt werden, ach, 3187, was ist denn das? Oh Gott, Murder, Death, Kill, sagen sie da die ganze Zeit. Murder, mhm. Death, Kill. Ach du liebe Zeit, das kennen wir ja gar nicht. So, und dann mithilfe dieses allwissenden Computers kriegen sie dann raus, wo er genau ist in der Stadt, weil alles ist ja überwacht. Die Autos sind überwacht, Kameraplätze überall. Jeder ist ausfindig zu machen. Und sie finden ihn, als er mit dem Auto vom Gefängnisdirektor zu einer Telefonzelle geht. Da möchte ich noch kurz eingreifen. Und zwar, wie ist diese ganze Szene mit dieser AI abgelaufen? Der verwundete Doktor stirbt vor den Augen aller anderen, die nur auf einen Bildschirm schauen. Die genaue Analyse der Wunden erfolgt durch die AI. Die sagt also, ja, das ist kaputt, gleich stirbt er. Die Menschen kriegen diese Informationen, können aber nichts tun. Sie starren auf diesen Bildschirm und wirken völlig überfordert, wie erstarrt. Ja. Und es ist ein bisschen entsetzt. So, als würden die Leute mit Siri oder Alexa sprechen. Ja. Und nach einer kurzen Recherche ist klar, Simon Phoenix ist ein Oldschool-Bösewicht. Das weiß diese AI. Er ist der schlimmste. Jetzt dreht er frei und zieht eine Spur von Chaos und Tod hinter sich. Ja, das Schlimmste von allen, das sagt ja hier der eine Alte, Zachary irgendwas. Stimmt. Der alte Kollege von Stallone, der noch im Dienst ist und die alte Zeit noch kennt. Ja. Er sagt direkt, das ist Simon Phoenix. Weil ich glaube, sie durchsucht da bloß die Datenbank, wer alles so eine Anhörung hatte am Morgen. Ja. Und dann sagt der Computer halt die Namen durch und er sagt so mit dem Fingerschnippen gefühlt, Simon Phoenix, der ist es, das ist das Schlimmste von allen, was damals los war mit ihm. Der hat sein eigenes Imperium gegründet und ganze Stadtteile in Angst und Schrecken verwandelt. Und er kommt da, glaube ich, dann auch auf die Idee, ist John Spartan, also Sylvester Stallone, rauszuholen, weil er derjenige war, der ihn damals geschnappt hat. Der Einzige, der das schaffen konnte in den 90ern. Ganz genau, richtig. Er erinnert sich. Nur ein echter, harter Cop kann so einen harten Bösewicht dingfest machen. Richtig. Und dann wird er aufgetaut nach voriger Absprache als das Gesellschaftsoberhaupt Dr. Cocteau oder wie er heißt. Da hast du jetzt ein bisschen was ausgelassen. Habe ich was ausgelassen? Da hast du ein bisschen was ausgelassen. Und zwar habe ich mir hier noch mitgeschrieben, dass Snipes sehr schnell merkt, wie einfach es ist, in dieser Gesellschaft böse zu sein, damit durchzukommen. Stimmt. Er ist ja an dieser Telefonzelle. Ja. Die Telefonzelle wird vorher noch von einem anderen Passanten tatsächlich als psychologische Hilfsstation genutzt. Das kann diese AI also auch. Mit positiven Beschwichtungen. Du siehst heute wirklich alles fantastisch aus. Fantastisch aus. Alles wird gut. Hey. Snipes hat die Fähigkeit, sofort mit dem Internet umzugehen. Das erscheint erstmal ein bisschen, warum? Er hackt sofort das System. Er ist einfach in den Datenbanken drin, alles möglich. Er kann 10 Finger tippen wie kein anderer. Ja, das kann er wirklich. In dieser Telefonzelle. Super. Als er ein bisschen recherchiert, bekommt er allerdings auch, da sieht man, wie, man hört erstmal nur die Synchronstimme. Du hast es jetzt auf Englisch geguckt, aber du weißt sicherlich noch, dass es die Synchronstimme von Ben Kingsley ist, die ihm da sagt, hey, hast du nicht noch einen Auftrag? Du sollst doch jemanden töten. Edgar Friendly. Und dann kommt das Bild auch auf dem Monitor. Richtig. Da sieht man dann auch, das ist der aus dem Untergrund. Er wird also dann auch sofort dieser Konflikt. Anführer. Genau. Ja. Snipes das hat ist dann übrigens auch ein braunes und ein blaues Auge. Ist eine Iris-Heterochromie. Fand ich auch noch irgendwie erwähnenswert. Könnte mal als Zeichen des Wahnsinns in ihm deuten. Richtig. Oder? Dass er nicht ganz klar im Kopf, könnte man jetzt sagen. Oder? Also, kann man nur so sehen, ist natürlich nicht darauf zurückzuführen. Natürlich nicht. Aber es zeichnet vielleicht auch noch von außen dann das Bild für ihn. In Minute 25 bekommt Wesley Snipes dann seinen allerersten Strafzettel. Als er ein bisschen mit der Telefonzelle diskutiert. Hierbei habe ich mir übrigens noch notiert, dass Wesley Snipes am Ende des Films insgesamt 7 Strafzettel bekommen hat. Das hast du mitgezählt. Das habe ich alles mitgezählt. Und zwar ist der Strafbestand ist der Verstoß gegen das verbale Moralitätsstatut. Ja. Ist mit der heutigen Cancel Culture übrigens zu vergleichen. Hate Speech Verbot. Ja. Habe ich mir nur geschrieben. Selbst geringste Ausdrücke wie Scheiße oder sowas. Genau. Direkt ein Credit. Dann fand ich was sehr, sehr witzig. Und zwar, wo wird dann, das kommt natürlich auch bei der Polizei, wo wir wieder bei Sandra Bullock sind, auf dem Plan. Da wird ein Plan zur Festnahme geschmiedet. Man soll hier mit maximaler Autorität vorgehen. Ja. Dann folgt die Verhaftungsszene. Diese ist völlig weichgespült und ein herrlicher Kontrast zu Snipes. Er wehrt sich zunächst verbal. Ja, drei oder vier gehen da auf ihn zu. Der eine mit so einem Art Tablet. Also genau. Wie man sich das damals vorgestellt hat, mit so einem Tablet in der Hand. Und das Gerät sagt ihm, was er jetzt tun soll, genau, am besten. Weil die Polizisten sind einfach so gar nicht auf Verbrechen vorbereitet. Überhaupt nicht. Die sind völlig überfordert auch mit der Situation. Man klemmt sich an das Tablet und das ist dann so herrlich. Der Polizist erhält die Anweisung, ihm zu sagen, er soll aufhören. Quasi, ne? Ja. Von Siri. Und Snipes wehrt sich dadurch verbal und dann sagt dieses Tablet: Wiederholen Sie die zuvor gegangene Aufforderung mit dem Zusatz oder sonst. Oder sonst, ja. Und er macht das halt. Ja, er macht es genau. So blöd, wie es klingt, aber er tut das und es kommt halt nichts mehr. Oder sonst. Natürlich wird Snipes dann auch handgreiflich und wird sehr spielend mit der Polizei fertig. Nimmt aber dann auch die Kamera, um direkt zur Zentrale zu sprechen. Mhm. Ja. Such a brave new world, sagt er im Englischen. Such a brave new world. Der ganze... Also er singt kurz die Hymne an und dann... Ja. Such a brave new world. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass dieser Film wohl auch lose auf dem Buch Brave New World basieren könnte. Ein Hinweis dazu ist, dass Sandra Bullocks Figur im Film Lenia Huxley heißt. Und Brave New World, das Buch, ist von Aldous Huxley. Aldous Huxley, und deswegen ist da auch nochmal so eine kleine... Der mit Brave New World auch so eine... neue Gesellschaftsform, so eine. Mir fällt immer das Wort Dystopie ein. Was ist denn das gute Gegenteil? Es wird am Anfang als Utopie gezeichnet. Genau. Das ist das Positive, aber in Wirklichkeit sehen wir hier keine Utopie, sondern eine Dystopie. Versteckt, ja. Ja. Unter diesem polierten, oberflächlichen Mantel, der da drüber gezogen ist. Es ist natürlich eine Dystopie. Wir kommen noch drauf. Geht ja schon, also Snipes kann fliehen, logischerweise, hat ja keine richtige Gegenwehr. Und der Polizeichef telefoniert mit Dr. Cocteau und der schafft es, alles beiseite zu schieben und auf Edgar Friendly zu schieben. Dass er sagt so direkt irgendwie, der Drahtzieher ist ein böser Mann. Die beschädigten Häuserfronten und Lärmbelästigung durch Explosionen sind gar nicht so das Thema. Das Thema ist Edgar Friendly. Den müssen wir bekommen. Der ist dafür verantwortlich mit seinen Graffitis, dass die Gesellschaft irgendwie aufbegehrt. Das darf nicht sein. Tun sie alles in ihrer Macht Stehende. Und das wird sein, Stallone aufzutauen und die beiden gegeneinander antreten zu lassen. Jawohl, weil der Demolition Man. Es gibt keine andere Form, dem zu begegnen. Ich glaube, Rob Schneider ist es ja, der komplett entsetzt dem Kampf da zwischen Snipes und den Polizisten am Bildschirm verfolgt und sagt, wir sind für diese Art von Gewalt nicht ausgebildet. Exakt, das sagt er. Und recht hat er, es gibt ja nichts. Deswegen braucht es einen altmodischen Cop gegen einen altmodischen Gegner. Bösewicht. Genau. Der wird dann aufgetaut und findet sich natürlich überhaupt nicht in der Gesellschaft zurecht. Wie das ja auch an sich als Strafe gewollt ist. Seine Familie, Frau ist tot, kein Kontakt zur Tochter, vielleicht lebt sie noch, vielleicht nicht, es wird nicht so richtig geklärt. Mögliche Handlung für einen eventuellen zweiten Teil habe ich mir hier aufgeschrieben und die Tochter wird noch ein einziges Mal weiter erwähnt und dann nie wieder. Ja. Ja, genau. Ich weiß, welchen Moment du meinst. Ja, und alles, was er so kennt, also sein ganzes Leben ist entweder verboten oder einfach nicht mehr da. Er fragt nach einer Marlboro. Rauchen ist verboten, kein Fleisch mehr. Ach, Salz Scheiße, ist verboten, sagt er. Körperliche Ertüchtigung. Und er fängt natürlich direkt an zu fluchen, kriegt 5 Strafzettel. Und das er sammelt bis zum Ende des Films insgesamt 17 Strafzettel. Ach, guck an, also ist er der Bösewicht in dieser Gesellschaft. Ja. Das es ist alles, was nicht gut oder gesund ist, verboten, wie zum Beispiel auch gewürztes Essen. Selbst gewürztes das ist verboten. Essen. Ja, reich mir mal das Salz. Ja, Salz gibt's ja nicht. Was, kein Salz? Ja, körperliche Ertüchtigung, also sein gestählter Körper ist auch nichts wert in der Gesellschaft. Ja. Alle sollen nur noch gehorchen und das tun, was ihnen gesagt wird. Ja, und das Erste, was Stallone macht, ist natürlich erstmal dem Polizeichef zu widersprechen. Denn der hat einen Plan, ihn zu finden. Und er sagt, Stallone sagt, das ist Quatsch. Das Erste, was er tun wird, ist, sich eine Waffe zu besorgen. Das ist korrekt. Aber das eigentlich Erste, was Stallone nach seinem Kryoschlaf machen will, ist ordentlich scheißen gehen. Ordentlich scheißen gehen. Ja. Das sehen wir bei Minute 38. Der Mann muss mal. Der Mann muss mal. Aber das Klopapier ist in Anführungsstrichen leer. Doch das ist lediglich ikonisch, ja, ein kleines Brett mit 3 Muscheln. Mit 3 Muscheln. Rob Schneider lacht und sagt, er weiß nicht, wie man die 3 Muscheln benutzt. Weißt du denn, wie man die 3 Muscheln benutzt, Yves? Es gibt viele Fantheorien. Ja? Ein paar kenne ich, die sage ich jetzt hier aber nicht, denn ich finde es ganz gut, dass es halt nicht gesagt wird und jeder sich seinen eigenen Teil denken kann. Da kann man sich also mal auf Google zu diesen Fantheorien schlau machen. Ich glaube, das muss ich auch mal machen, denn man wird es niemals herausfinden. Das ist übrigens auch wieder ein Bogen, der gespannt wird. Werden wir am Ende des Filmes wieder drauf zurückkommen, was den Film für mich einfach auch so fantastisch macht. Immer wieder ein Bogen gespannt, Referenz geschlossen. Ich finde aber, schon da merkt man, wie unfair alle Stallones Figur gegenüber sind. Der Mann ist gerade erst aufgetaucht. Der kennt hier niemanden nichts. Der weiß nicht, wie es funktioniert. Mhm. Und alle machen sich nur über ihn lustig, weil er ist ja der Caveman, wird im Englischen gesagt, der Barbar, der Höhlenmensch, der aus einer anderen Zeit kommt. Aber er hat ja gar keine Zeit gehabt, sich irgendwie zu adaptieren. Das ist die wird schon ihm ja gar Mobbing, nicht gegeben. Ne? Das ist so unter. Das ist also dafür, dass das so eine tolle Gesellschaft sein soll, sind sie schon ganz schön gemein. Fände ich nämlich auch. Ja, machen sich lustig, etc. Er wird ja beleidigt vom Polizeichef direkt von vorne raus. Erste, was er hört, gefühlt hier Höhlenmensch. Ja. Wir brauchen dich nur dafür. Danach würde ich dich am liebsten wieder einfrieren. Du sagtest eben, dass Stallone hier entgegengesetzt zum Computer, der nämlich der Meinung ist, dass er ein Drogenlabor aufbauen wird, sagt Stallone, nein, der holt sich eine Knarre. Wo Phoenix will eine Knarre. Finden wir im Jahre 2032 eine Waffe? Im Museum. Ganz genau, und da gehen wir jetzt hin. Wo auch sonst. Im Museum selbst ist Snipes, alles ist uninteressant, außer welcher Bereich? Die Waffenabteilung. Die Halle der Gewalt. Die Halle der Gewalt. Halle der Gewalt. Sehr, sehr schön. Das ist auch super. Und dann natürlich alles hinter Panzerglas versteckt, so Szenen aufgebaut. Mhm. Ich glaube, da ist auch so ein Raum, so ein Foyerraum mit Glasboden. Ja. Wo man irgendwie so, wo dann die Computerstimme im Off sagt, unter ihnen befindet sich irgendwie eine zeitgenössische Szene aus dem 90. Jahrhundert. Aus den 90ern, so. Ja. Und du siehst irgendwie so Felswände und irgendwie eine Straße und ein Auto darunter, als hätten wir in den 90ern wirklich in der Steinzeit gelebt. Ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass da eine alte Kanone war, also so Cannonball, wo man. Ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das nennt. Die wird ja auch benutzt. Ja. Wir sind dann in der Halle der Gewalt bei Snipes. Dann kommt aber ein Schwenk zu Sandra Bullock und Stallone. Wollte ich hier gerne noch kurz erwähnen. Die fahren nämlich, die wollen ins Museum fahren. Stallone sagt natürlich, ich fahre. Der Mann fährt. Steigt in das Auto ein. Selbstverständlich ist es für ihn. Er guckt das Auto an. Fahren. Schaut wirklich buchstäblich wie das Schwein ins Uhrwerk. Mhm. Steigt aus. Sie fahren. Da habe ich auch schon wieder gelacht. Weil sich der Computer vom Auto erstmal an ihn anpassen muss. Oder er muss sich an das Auto anpassen. Ja, oder ja, wie auch genau. Lacht erstmal hier Größe, Gewicht, Kalibrieren etc. Ist ihm alles zu viel, er steigt aus. Fahren Sie bitte. Noch viel besser als diese Szene finde ich allerdings, was im Auto für Musik gehört wird. Ach ja. Weißt du das noch? Die Oldie-Sender. Oldie-Sender heißt aber in dem Sinne, dass einfach nur alte Werbe-Jingle laufen. Ja, das ist so gut. Irgendwas mit Hotdog habe ich im Ohr. Hotdog. Ich habe es mir nicht gemerkt, habe es mir nur aufgeschrieben, dass alte Werbejingles gespielt alle werden, um die Laune stets oben zu halten. Klein. Ja, das ist ein guter Punkt. Genau so ist es. Mhm. Alle lieben Werbejingles. Richtig. Dann sind das natürlich die neuen Oldies. Das ist so witzig, ey. Stallone auf der Rückbahn nur noch genervt von dem ganzen Scheiß. Ja. Ein Credit. So, und die kommt zum Museum. Mhm. Und Stallone, wie er ist, sagt, gebt mir 10 Minuten und geht alleine rein. Natürlich. Weil er braucht keine Hilfe. Natürlich ist es so. Viel zu gefährlich für alle anderen. Er geht alleine rein. Ganz old-fashioned. Und ja, die treffen wieder aufeinander. Vorher trifft Snipes allerdings bei dem Versuch, eine Scheibe im Museum zu zerschlagen, was ihm allerdings nicht gelingt, auf einen Wächter. Der Wächter kommt und fragt, sanfte Grüße, darf ich fragen, was es für Extreme gibt? Was sind Ihre Extreme? Das ist auch einfach wirklich so ein schöner One-Liner wieder aus dem Film. Darf ich fragen, was es für Extreme gibt? Sollte man sich unbedingt angewöhnen, wenn man mal in einer Stresssituation ist. Nicht so, ey, was ist dein Problem, Alter? Sondern, darf ich fragen, was es für Extreme gibt? Das muss man sich angewöhnen. Sehr gut. Ja. Ja, und mit dem Körper, den er dann rumschleudert von diesem Wächter, zerstört er die Panzerglasscheiben und kommt an die Waffen ran mit Munition. Alles schussbereit. Ja. Ideal für ihn, der sich wie ein Kind freut. Das ist wie, als würde ein 7-Jähriger in den Spielzeugladen kommen und dürfte mit allem spielen. Einfach so. Richtig. Darf die Sachen auspacken. Toll. Ist dir eigentlich die Anspielung auf Rambo aufgefallen? Ich weiß nicht, wie es im Englischen war, aber im Deutschen sagt er bei Minute 46, Sekunde 34, als er sich nämlich das Maschinengewehr nimmt, entschuldige Rambo, das muss ich mir mal borgen. Ich glaube, das sagt er auch immer. Ja, das ist halt eine schöne Anspielung. Noch in der gleichen Minute kommt sogar noch eine Star Wars Anspielung. Und zwar sagt er, hey Luke Skywalker, nutze die Macht. Das sagt Stallone aber zu einem Polizisten. Ja, nimmt ihm diesen komischen Elektroschockerstab da aus der Hand und benutzt ihn in meinen Augen im Passanten, der rumsteht. Und da ist schon auch wieder ein Unterschied. Also die Polizei nur mit Elektroschockern. Ja. Snipes jetzt mit geballter Feuerkraft. Und er ballert auch aus allen Kanonen. Das tut er. Die treffen aufeinander in der Halle der Gewalt oder so. Ja. Das Glas zerspringt durch den Kanonenschuss und los geht's. Hab mir hier hingeschrieben, riesiges Spektakel, Schießerei ohne Ende, gute alte Action, leicht zerschnitten, viele Stuntman-Auftritte zwischen 48 und 50. Also Minute 48 und 50, wenn man langsam schaut, sieht man einen Haufen Stuntman-Auftritte. Ja, naja, die müssen ja auch Geld verdienen. Natürlich, natürlich. Ich will nur die Credits auch an die Stuntmänner geben. Haben sie gut gemacht. Ja. Stallone an sich chancenlos mit seinen begrenzten Mitteln, die er hat, nimmt er sich halt auch zuerst eine Feuerwaffe, die gerade so rumliegt, was er halt finden kann. Und Snipes dann auch die futuristischen Waffen, die es auch schon gar nicht mehr gibt in dieser Welt, die Phaserkanonen, die dann erstmal 2 Minuten brauchen, um aufzuladen. Ja, stimmt. Wo er sich dann selber fragt, ja, brauche ich jetzt Batterien? Welche Größe? Wo kriege ich die her? Was ist das Problem von dieser scheiß Waffe? Ja. Naja, Snipes entkommt dann auf jeden Fall, ne? Er schafft es zu entkommen, gerade so, und trifft auf Dr. Cocteau außerhalb des Museums und spricht mit ihm, versucht ihn zu erschießen, weil er genervt ist. Ja. Er will ja selber der Boss sein. Genau. Er will ja nicht unter der Fuchtel von jemand anders stehen. Und Dr. Cocteau macht ihn darauf aufmerksam, hier, alles schön und gut, was du hier gerade machst, aber hast du nicht einen Auftrag? Er versucht ja vor allen Dingen, den Doktor zu erschießen, aber er kann es nicht. Irgendwas hält ihn davon ab, diesen Abzug zu drücken. Das fand ich auch irgendwie erwähnenswert. Er kann nicht abdrücken, genau. Dr. Cocteau ist in seinem Kopf. Er hat sich da irgendwie selber implantiert sozusagen. Ich habe mir notiert, umprogrammierter Auftragsmörder, Fragezeichen. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Das kommt ja, glaube ich, eine Minute später oder so, als die dann, Sandra Bullock und Stallone im Auto sitzen auf dem Weg zu Pizza Hut. Ja. Wo diese Rettung von Dr. Cocteau dann gefeiert werden soll. Cocteau lädt die beiden zu Pizza Hut ein. Genau, weil Stallone angerannt kommt und Snipes rennt weg. Richtig. So. Hat er ihm das Leben gerettet. In der Szene wird aber auch ganz, ganz klar deutlich, dass der Doktor ein falsches Spiel spielt. Also ab dem Moment hat man sofort gemerkt, vorher noch nicht so richtig, dass da was falsch ist. Er will da seine Allmachtsfantasien weiter ausbauen. Mhm. Seine Dystopie versteckt in der Utopie. Deutet sich dann immer mehr an, als sie auf dem Weg im Auto in diese Datenbank reingehen und schauen, welche Lehrgänge oder so Snipes bekommen hat, weil Stallone so erzählt, ja, ich bin aufgewacht und wollte stricken. Ja, genau. Das Erste, woran ich gedacht habe, war, wo ist Wolle? Ich will stricken. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Und das hinterfragt er so und Sandra Bullock sagt ihm, ja, das ist dieses Rehabilitierungsprogramm, was wir haben. Das wird jedem Gefangenen eingepflanzt, damit das so schnell wie möglich wieder ein positiver Teil der Gesellschaft werden kann. Und fürs Laien haben sie sich halt ausgedacht, oder nicht ausgedacht. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Es wird gesagt, anhand der Gene wird geguckt, was am besten zu einem passt. Ja. Und bei ihm war das halt Stricken. So. Und da war das Erste, woran ich dann wieder gedacht hatte, der Film Gattaca. Weiß nicht, ob du den kennst. Das sagt mir sogar was, ja. Da klingt es doch bei mir. Das ist auch so eine Zukunfts-Utodystopie, wodurch pränatale Diagnostik genau geguckt werden kann, welche Krankheiten ein Kind haben wird. Ach, hier mit Ethan Hawke und Jude Law. Genau, und anhand dessen wird irgendwie so entschieden, ja, das sind so die Besten der Gesellschaft, die dürfen was werden. Und jeder, der irgendwie ein Zeichen von genetischer Schwäche hat, der kriegt im besten Fall, in dem Film ist es, glaube ich, wird eine Reinigungskraft. Ja. So, und das ist ja im Grunde jetzt nicht viel anders im Demolition Man-Film. Wenn er nicht gerade gebraucht werden würde als Polizist, der knallhart ist, wäre er wahrscheinlich aufgetaut worden, um näher zu werden. Ja, genau. Wie er sich da selbst echauffiert. Und dann schauen sie nach, ja, was hat denn Snipes-Figur? Was haben sie mit dem gemacht? Und dann kommt die Auflistung irgendwie. Bomben bauen, Kriegsführung, genau, Guerillakampf, alles Mögliche. Die perfekte Ausbildung für eine Terroristen genossen, während er geschlafen hat. Ideal. Einfach so. Super. Da weiß einfach, wie alles funktioniert. Da kommt die Datenbank rein. Und ich sage dir, das wurde manipuliert. Bekommen. Also offensichtlich. Voll. Frechheit. Ja. Wie kann Frechheit. Das sein? Da muss da irgendwas dahinter stecken. So. Und dann kommen sie zu Pizza Hut. Essen lecker, hoffe ich doch. Da gibt es übrigens eine neue Begrüßungsformel und zwar Grüße und Wohlergehen. Grüße und Wohlergehen, auch sehr schön. By the way, kleine Randnotiz: Pizza Hut, H-O-O-D, ist im Übrigen im Jahre 2032 die einzige noch existierende Franchise-Kette. Da sie alle anderen aufgekauft hat, hat den Franchise-Krieg gewonnen. Jedes Restaurant in dieser Gesellschaft ist Pizza Hut. Genau. Super. Das ist fantastisch. Das ist auch ein super subtiler Kritikpunkt, der darüber gebracht wird. Weil es so ganz natürlich rüber. Natürlich gehen wir zu Pizza Hut. Natürlich. Es gibt doch gar nichts anderes. Klar. Und da ist auch kein Salz auf dem Tisch, ne? Da ist kein Salz auf dem Tisch. Der Senator erzählt dann auch kurz, dass sich ca. 2010 die Welt fast zerstört hätte. Er hebt sich und seine Ideologie zugleich auf ein Podest. Ihm sei es zu verdanken, dass die Welt nun so in Ordnung ist, wie sie ist, frei und von Gewalt und existiert. Bosheit. Und überhaupt noch existiert. Überhaupt noch existiert. Die Menschen hätten sich ja alle gegenseitig umgebracht, ohne ihn. Er sagte dann auch, die Kryo-Methode ist doch ganz wunderbar. Stallone ist allerdings ganz anderer Meinung und sagt, dass er genau gehört hat und auch gespürt hat, wie die Außenwelt um ihn herum weiter existiert. Seine Frau beispielsweise hat mehrfach verzweifelt an den Glaskasten, in dem er eingefroren war, geklopft. Ja, das hat er alles gemerkt. Albträume. Genau, alles nicht so schön und er tut das ab, alles, ja, gibt halt Nebenwirkungen, was willst du machen? Kann ich auch nichts machen. Dann schiebt er das Thema ja wirklich direkt beiseite. Ja, schade. Das wird übrigens sofort unterbrochen, das Gespräch. Durch einen Angriff vom Untergrund. Angriff in Anführungszeichen, genau. Danke. Denn, also Stallone sieht sofort Gefahr, schreitet ein, kämpft mit den Leuten aus dem Untergrund. Genau, 10 Leute, einer davon ist Jack Black. Du hast wirklich alles mitgezählt. Ich habe alles auch mitgeschrieben, ja. Krass. Okay, 10 Leute alleine, macht er die fertig. Genau. Ich glaube, Sandra Bullock hat auch ein paar Tritte und Handkanten verteilt. Bullock feiert Stallone auf jeden Fall erstmal in erster Linie übelst ab. Die findet das so geil, was er da gerade macht. Endlich die Action, die sie immer haben wollte. Ganz genau. Ja. Und die Gegner, sag ich jetzt mal, sind in die Flucht geschlagen. Ja. Und in dem Moment merkt Stallone schon, dass er einen Fehler begangen hat, denn die Leute wollten nur was zu essen holen. Genau. Die haben nichts mehr zu essen. Die haben das einfach ist das nichts Einzige, mehr zu essen. Was die wollten. Und sieht sie einen Fehler direkt ein. Was ich auch gut finde, dass sie den Charakter so gezeichnet haben. Das ist richtig. Nicht nur so, ah geil, ich habe endlich mal wieder draufgehauen, sondern auch die Reflexion danach sofort. Er sagt ja auch direkt zu Bullocks Charakter, als sie ihn so abfeiert, ja, hier, Gewalt ist scheiße, ich mache das hier nur, weil es gerade absolut nötig war, in seinen Augen oder so. Oder hat er das schon gemerkt? Die wollten was zu essen, sagt er schon, ne? Ja, genau. Er sagt hier schon, die Selbstreflexion habe ich mir ja auch aufgeschrieben, Selbstreflexion. Ja. Also er ist da selbst gar nicht mal so angetan von dem, was er jedes Mal abzieht. Die Gründe heiligen die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. In dem Fall war der Zweck halt ein anderer als gedacht. Mhm. Und seine Mittel dementsprechend die falschen. Genau, seine Mittel. Es kommt direkt der Schwenk wieder zu Snipes. Der ist beim Senator eingedrungen. Der Senator erinnert ihn abermals an den Auftrag, das ist jetzt einfach schon das dritte Mal. Die Indoktrination ist spürbar. Ja, der hat sich irgendwie den Falschen rausgesucht. Der ist ein bisschen zu... Ja, das merkt man ja auch danach. Daran, Snipes will sich ein Team aufstellen. Der lässt sich auch nicht so gerne was sagen. Ne? Wird später noch wichtig. Er will halt der Boss sein. Er will seine eigene Gruppe haben. Richtig. Genau. Er gibt dem Senator dann also eine Liste. Snipes verhandelt und will ganze Städte als Belohnung, damit er diesen Auftrag ausführt. Also er ist nicht einfach nur als Marionette zu nutzen, wie es der Doktor gerne hätte, sondern Snipes ist wirklich zu aufnüpfig. Wie du schon gesagt hast, da hat er sich den Falschen rausgesucht. Genau. Jetzt kommt was Romantisches, denn wir kommen von der Szene beim Senator direkt rüber zu Stallone und Bullock. Ach, du nennst es romantisch, ja. Wir werden sehen, wie das ist, denn bei ihr zu Hause angekommen, kommen sich beide näher. Sandra Bullock feiert ihn ja immer noch übelst ab, hat wahrscheinlich auch noch so ein paar Tröpfchen in der Hose. Habe ich jetzt nicht laut gesagt. Nur leider nicht so, wie sie es ist auf jeden Fall sehr, sehr angetan. Sie ist sehr angetan von ihm, genau. Das kann ich finde aber auch die Begründung dann toll, wie sie sagt, so, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass ein Zusammenhang zwischen Gewalt und so... Wie sagt das in Deutsch? Erotik? Ich weiß nicht, irgendwie. Arousing oder so, sagt sie. Also so ein. Da habe ich mir nicht mitgeschrieben. So eine Hinziehung dahin. Okay. Eine körperliche Anziehung so. Und schlägt ihm dann halt vor, wie wäre es denn, weil es halt logische Schluss daraus ist, sie schlafen miteinander. Ja, ja. Und ich glaube, also man sieht, Stallone spielt das an der Stelle mit seinem Gesicht ganz gut, dass er bisschen überrascht tut. So, hä? Sie schlägt das jetzt vor? Ich muss den ersten Schritt nicht machen. Eine Begeisterung drin ist, ein bisschen Überraschung und das habe ich mir schwerer vorgestellt. Genau. So nach dem Motto. Ja. Er weiß aber nicht, worauf er sich hier einlässt. Genau, er weiß nicht, worauf er sich einlässt, denn sie sagt, sie kommt gleich wieder. Mhm. Er setzt sich schon mal hin, macht so ein bisschen sein Hemd auf, bereitet sich darauf vor, riecht an seinem Atem, denkt sich, wow, passt schon. Ja. Und dann kommt sie mit zwei Schachteln an. Es handelt zwei sich große nämlich, Schachteln. Genau, es handelt sich nämlich hierbei um eine technische Alternative, die Gehirnströme beider Teilnehmer synchronisiert und das soll stimulierend wirken. Das ist übrigens durch intensive Schnitte sehr gut inszeniert, finde ich. Ja, weil sie hat sehr viel Spaß daran und bei ihm merkt man immer dieses Er kommt gar nicht rein, es wirkt eher verstörend. Genau. Sie ist halt wirklich zu viel, sie kennt es ja nicht anders wahrscheinlich. Genau. Ist da voll drin und Stallone, so wie der Zuschauer halt auch, den verstört das bloß. Du hast da irgendwelche so. Er lässt sich das aufsetzen und denkt sich so, okay, das gehört hier anscheinend dazu, alles klar. Ja. Aber er wollte doch nur echten, ehrlichen Sex. Ist es ihm denn so, wie zu er verübeln? Es halt kennt. Und das widert sie dann wieder an. Er nimmt den Helm ab und sagt, ich hab dich noch nicht mal angefasst, weil sie so erschrocken tut. Was ist los? Los? Ich hab dich noch nicht mal angefasst. Was ist hier los? Beide sind dann so ein bisschen verwirrt. Mhm. Und er sagt, ja, können wir es nicht auf die altmodische Art tun? Dass sie direkt angewidert. Sie findet das so ekelhaft und sogar küssen ist nicht erwünscht. Das selbst, ist auch verboten. Selbst küssen ist verboten. Ja, ist krass. Darf man nicht. Jeglicher Flüssigkeitsaustausch verboten. Aber Stallone wäre nicht der gute alte Sylvester, wenn er nicht versucht, trotzdem seinen Charme spielen zu lassen. Er versucht, sie zu küssen und wird daraufhin aus der Wohnung rausgeschmissen. Ja. Zu Recht. Übergriffiger Macho. Minute 73. Ja. Stallone kommt in seinem Apartment an. Er wurde ja gerade rausgeschmissen. Alles ist auf einem ihm völlig unbekannten technischen Niveau. Die drei Muscheln werden abermals ins Gespräch gebracht. ganz wichtige Information. Er schaut dann Fernsehen. Oder warte mal, ist es im Hintergrund? Ich weiß gerade nicht ganz genau, aber ich habe mir hier geschrieben, Minute 74, Sekunde 14, Standbild, Titten im Film. Ach so, ja. Musste ich. Es gibt scheinbar, es gibt die Möglichkeit, Videotelefonie zu machen. Und eine entblößte Frau verwählt sich quasi. Ich weiß nicht, wie das in der Zukunft möglich sein kann mit Adressbüchern, die muss ja nicht mal eine Nummer eintippen. Ja, also. Die Frage ist, wer hat vorher in dem Apartment gewohnt, dass die Nummer die gleiche geblieben ist und sie versehentlich bei ihm rauskommt? Interessante Frage, die sich stellt, nur dadurch, dass man mal kurz Titten gesehen hat. Na, also er ist überrascht, sie ist überrascht und legt sofort wieder auf. Genau, aber man hat sie gesehen. Und dann widmet er sich aber auch direkt der Arbeit, denn er hat eine kleine CD, ein CD-artiges Medium. Mit der Kameraaufnahme, mit der Überwachungskamera von außerhalb des Museums. Und er sieht jetzt mit Ton, wie Snipes und Dr. Cocteau sich treffen und was da gesprochen wird. Ganz genau. Und da kommt er natürlich dahinter, dass das eine falsche Person ist. Und er den Simon Phoenix nur nutzt, um seine eigene Macht zu stärken, auszubauen, noch mächtiger zu werden. Während er das guckt, strickt er übrigens einen Pullover für Sandra Bullock. Alles Entschuldigung, super. Genau. Und ich habe gelesen, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, dass selbst die besten menschlichen Stricker es nicht schaffen könnten, in diesen paar Stunden einen so großen Pullover zu stricken. Ja, aber quasi unmöglich. In der Stallone Zukunft kann das. Ist alles möglich. Natürlich, Stallone kann das. Daraufhin will er dann eigentlich auch sofort. Also hier fällt mir wieder auf, das ist mir auch hier, da habe ich das, mir das notiert, gutes Tempo, habe ich einfach mal als Notiz hingeschrieben. Mhm. Denn man verharrt nicht zu lange in irgendwelchen Szenen. Man geht auch direkt hier wieder weg. Er kommt nämlich sofort in diesem Konferenzraum an. Man merkt also, er will sofort zu diesem Doktor und ihn zur Rede stellen. Was ist denn da los? Ja, ist richtig. Genau, er geht da rein und sagt halt hier, das kann ja nicht sein. Irgendwie kommt Snipes Figur frei, kann alles, weiß alles, wie ist das möglich? Und lässt da durchaus auch anklingen, dass er mit dieser Gesellschaftsform, die hier vorherrscht, halt gar nicht zufrieden ist und einverstanden ist. Und dass das alles faschistische Scheiße sein soll. Mit dieser kompletten Überwachung etc. Hat er ja auch irgendwo recht. Die Utopie bekommt Risse. Exakt. Das wird hier nochmal sehr, sehr deutlich. Man sieht immer mehr. Stallone tickt auch ein bisschen aus in der Situation und schießt diesen Raum mit einer Pistole komplett zusammen. Genau, und da ist ein fantastischer Schnitt. Ist er dir aufgefallen? Erzähl. Ein fantastischer Schnitt. Und zwar schießt er das Treffen zusammen. Man sieht allerdings noch, also die Kamera zoomt dann, wenn ich mich richtig erinnere, in eines dieser drehbaren Tablets rein. Genau, denn Dr. Cocteau, um das nochmal für die Zuhörer zu sagen, die den Film nicht kennen. Also Stallone kommt in einen Konferenzraum und da sind bewegliche Monitore, auf denen überall Dr. Cocteau zu sehen ist, der selbst gar nicht im Raum anwesend ist. Ja. Und die diskutieren erstmal nur über diese Monitore miteinander. Stallone tickt aus, wie gesagt. Er zerschießt die Monitore und dann? Bevor er den letzten Monitor zerschießt, geht die Kamera da rein und dann sieht man auf einmal, wie Sylvester Stallone ihm schon die Knarre an den Kopf hält. Kopf hält, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was bei dem Schnitt war. Ich hätte es mir vielleicht detaillierter aufschreiben müssen. Wahnsinnig genialer Schnitt war. Der Lakai, nenne ich ihn mal, von Dr. Cocteau, ja. Der ist mit im Raum. Mit Stallone zusammen. Und er ist halt so komplett ein bisschen geschockt. Mhm. Er hat ja gerade die Monitore zerschossen und guckt dann so leicht nach rechts oder was. Und diese Augenbewegung sieht Stallone und weiß, ganz wo genau. Cocteau sich befindet dann. Richtig. Und dann geht er halt in den Raum und du siehst, wie er die Waffe an den, über den Monitor wiederum, sieht der Zuschauer, wie die Waffe an den Kopf greift. Also er ist mir auf jeden Fall sehr aufgefallen, der Schnitt. Das war schon der beste im Film, glaube ich. Mhm. Der Senator weist Stallone, also ne, Stallone ist dann im Raum vom Senator, der nutzt diese Verwirrung, um ihn ausfindig zu machen. Der Senator weist Stallone zurecht und bekommt die Waffe vors Gesicht, doch Stallone kann ihn nicht erschießen. Oder er will es absichtlich nicht. Denn da ist ein kleiner Blick, den ich nicht ganz deuten konnte. Stallone schießt irgendwie daneben. Er wird es schon gern machen. Ja, er schießt oft, er sagt, er flucht wieder und schießt dann auf dieses Gerät, was den Strafzettel ausspuckt. Ach, das war der Blick. Da war ich, glaube ich, wieder zu konzentriert und habe ein oder zwei Details am Rande nicht bekommen. Stimmt, er flucht. Kann sein. Und ja. Ja, und Stallone soll wieder eingefroren werden. Was ich ein bisschen schade fand an der Szene übrigens, es kam mir so vor, als ob das nicht richtig zu Ende gemacht wurde, denn er schießt dieses Gerät kaputt und dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, die Situation wird direkt gewechselt, ohne genau zu wissen, was daraus geworden ist. Man kommt mit dem Auto dann einfach irgendwo an. Also es kommt ein harter Schnitt weg. Du weißt nicht mehr, ist was richtig, daraus geworden ist. Die steigen ja dann aus dem Polizeiauto aus, also dieser Garcia, Huxley, Spartan steigen aus und wollen in den Untergrund. Genau. Weil sie dort vermuten, dass sich Simon Phoenix aufhält. Und Sandra Bullock sagt ja, hier ist Mist, eigentlich soll ich sie ins Cryo-Gefängnis bringen. Also die sollen ihn schon eigentlich zurück, aber ich sehe, dass der Sprung so ein bisschen zu krass ist. Ja, der Sprung aber in war dem ein bisschen zu krass. Also die steigen ja aus, laufen auf die Kamera zu und dann ist im Boden so ein versiegeltes Loch, ja, wo es in den Untergrund geht. Und auf dem Weg dahin sagen sie, ja, ist das jetzt so eine gute Idee, dass wir da runtergehen? Eigentlich verstoße ich hier gerade gegen meine Pflicht, sie halt wieder zurückzubringen ins Cryo-Gefängnis. Ja, jetzt ergibt das ja meine Aufgabe. Sinn. Gut, dass wir drüber sprechen. Überzeugt er sie halt, das doch zu machen. Sandra Bullock sagt, ich weiß nicht, wie es im Englischen war, bei Minute 80, hey, jetzt blasen wir diesen Kerl ein. Ja, und Stallone berichtet, die dann sagt, wir blasen ihn weg oder so. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, was sagt sie denn auf Englisch? Also, das ist, mehrfach ja im Film der Fall, dass die Figur von Sandra Bullock irgendwelche Sprichworte falsch benutzt. Okay. Und die dann unfreiwillig komisch werden. In der Szene sagt sie, let's go blow this guy. Ja, okay. Und er sagt dann halt, away, let's blow this guy away. Ach, da, im Englischen ist es viel besser gelöst. Weil so ist es ja irgendwie let's so eine leicht sexuelle sexuelle Anspielung, die dann die Situation kaputt macht. Und ja. So, ja. Wir wollen ihn wegpusten. Jetzt wir wollen ihm keinen blasen. Away. Ah, hervorragend. Willkommen im Untergrund auf jeden Fall an. Ja. Und alles ein bisschen dreckig, aber sie versuchen ein bisschen ruhig zu bleiben, die Polizisten. Laufen da durch, sie suchen ja Phoenix. Die wollen ja mit denen gar keinen Ärger machen. Riechst du das? Nein. Dieser Gestank. Es stinkt, aber es riecht auch nach lecker Burger. Und das ist schon interessant, oder? Also die kommen dort runter und das Erste, wo dann der Zuschauer denkt, natürlich, klar, es ist gefühlt eine Kloake, dort muss es ja stinken. Aber es ist nicht der Gestank, den wir zuerst denken, es ist ein Grill mit Grillfleisch. Genau. Und Bier. Und Stallone freut sich natürlich sofort, endlich was er kennt. Oh, endlich Fleisch. Geil. Endlich irgendwas Altertümliches in dem Sinne. Und nimmt sich natürlich direkt Burger und Bier. Und wird dann aber gefragt, was glaubst du eigentlich, woher das Fleisch hier kommt? Oder hast du hier eine Kuh gesehen? Mhm. Fragt dann so noch schmatzend und kauend, was ist denn das für Fleisch? Schmeckt ja richtig gut. Es ist Ratte. Schöne Ratte. Muss ja sein. Und die Dame, die da so einen leicht mexikanischen Touch hat, sagt ganz freudig, weil sie kennt das ja auch nicht, dass sie so positiv mit einem Polizisten spricht wahrscheinlich. Oh ja. Ja, das ist Ratte. Klar, schmeckt's dir? Und er sagt dann, was sagt er? Stallone bleibt dabei, das ist der beste Burger, den er seit Jahren gegessen hat. Und das ist absolut wahr, wenn man bedenkt, dass er seit über 20 Jahren nichts gegessen hat. Er isst diesen Burger vollständig auf, denn es kommt ein Schnitt in die nächste Szene, wo er sich den letzten Happen des Burgers noch einverleibt. Ja. Und das zeigt uns ja, das ist ihm völlig egal, dass es Ratte ist. Es ist, er klammert sich daran, was er kennt, scheißegal, ob das Ratte ist. Es ist auf jeden Fall besser als alles andere in der Oberwelt. Als das da oben, genau. Irgendwelches künstlicher, gezüchtetes Pillenessen, keine Ahnung. Das sah jedenfalls so aus, als wir bei Pizza Hut da in der Szene waren. Mhm. Fallen ja irgendwelche Dosen runter, das sieht aus, als wären da nur Tabletten drin. Oder also so Nahrungsergänzungssachen, keine Ahnung. Hauptsache keine Gewürze. Hauptsache nichts Gewürztes, genau. So, man nachdem er ihn vollständig aufgegessen hat übrigens, taucht ja Edgar Friendly auf. Und man sieht bei Minute 85, Sekunde 30, einfach mal schön Standbild, Jack Black in seiner vollen Pracht. Ist mir wieder nicht aufgefallen. Das ist weiß nicht, so wo ich meine Augen habe. Er war, also es gibt diesen Handlanger, der Stallone eine Waffe an den Kopf hält. Und neben dem Handlanger steht Jack Black. Den sieht man nur einmal. Aha, okay. Und dann später nochmal. Das ist super entgangen. Und ja, es kommt ein bisschen zu Wortgefecht zwischen Stallone und Edgar Friendly. Genau, Stallone kriegt eine Standpauke. Der halt klar macht, ja, wir wollen hier nur was zu essen, wir wollen nur überleben. Ja. In dieser Scheißgesellschaft dort oben ist es halt nicht möglich, weil wir uns nicht unterkriegen lassen wollen und klein gehalten werden wollen. Die wollen halt so leben, wie sie es möchten. Er will die Freiheit für die Gesellschaft, die unter der Kontrolle von Dr. Cocteau halt absolut nicht mehr gegeben ist. Genau, und in dieses Gespräch quasi platzt Simon Phoenix, der es geschafft hat, auf Wunsch weitere seiner Spießgesellen aus seiner damaligen Zeit aufzutauen. Die sind dann so eine kleine Gruppe, bewaffnet und greifen in die Situation ein, weil der freut sich natürlich, hey, er kann in dem Moment den Auftrag erfüllen, Edgar Friendly töten und gleichzeitig seinen Nemesis umlegen. Genau so ist es. Aber passiert nicht. Er schafft es wieder nicht und er ärgert sich selbst. Oh, klappt nicht. Irgendwas macht er falsch, glaube ich, sagte er. Er weiß nicht, was er falsch macht. Ah, habe ich mir hier leider Gottes nicht mehr dazu geschrieben in dieser Szene, weil ich bin dann auch direkt wieder zu dem Schwenk zu Snipes. Ja. der dann schon vor seinem selbst zusammengestellten Team von Schurken spricht. Ja, das ist ja kurz vorher. Das ist so parallel dazu, wie Das ist dann immer so ein bisschen Burger gegessen wird, Edgar Friendly besucht wird und die reden dann. Und dann fällt Phoenix halt auf, dass die beiden dort unten sind. Und dann kommt es zur Schießerei, eine große Schießerei. Ja. Aber Stallones Figur schafft es, Snipes Figur an die Oberfläche zu jagen. Ja. Also er flieht geradezu die Leiter hoch durch diesen Gullideckel, sage ich jetzt mal, durch das verschlossene Loch da. Genau. Und nimmt sich ein modernes Auto. Und nimmt sich das Polizeiauto, was die drei haben oben stehen lassen. Ach. Da schließt sich der Kreis. Schön aufgepasst. Da schließt sich der Kreis. Ja. Und Stallone und Bullock nehmen sich das einzig, was da ist, nämlich ein richtig, sie sagt Oldsmobile, glaube ich. Ja. Ist halt ein fettes Muscle Car. Ist ein fettes Muscle Car. Was dort unten rumsteht und aus irgendeinem Grund auf einer Aufzugsplattform steht, mit der sie direkt nach oben schießen können, in ein Autohaus hinein, modernes. Ja. Und dann wird halt losgebrettert und es kommt zur Verfolgungsjagd mit Kampf. Stuntman Show Volume 2. Credits gehen wieder an die Stuntmänner. Wenn man langsam guckt, sieht man sie wieder. Das erklärt übrigens auch, warum ich 4 Stunden gebraucht habe, diesen Film zu gucken. Ah ja, ich merke schon. Stallone schmeißt Snipes aus dem fahrenden Auto und legt eine Bruchlandung hin. Während des Kampfes übrigens noch ein kleiner Hint an einen anderen Film, in dem Snipes seine Waffe zückt. Also Stallone hängt auf dem Dach mittlerweile von Snipes Fahrzeug. Ja. Er nimmt die Maschinenpistole und sagt, say hello to my little friend und schießt ins Dach hinein. Eine Scarface-Anspielung. Genau. Nice. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen. Habe ich mir tatsächlich nichts dazu aufgeschrieben, aber wenn im Deutschen gesagt worden wäre, sag hallo zu meinem kleinen Freund, hätte ich es mir doch ein bisschen aufgeschrieben. Ist mir entgangen. Genau. Ich war, glaube ich, auch schon 3 Stunden zugange, als ich an der Stelle war. Ja, er schmeißt, du hast es schon gesagt, er schmeißt ihn aus dem Auto, Snipes rollt weg, Stallone sitzt im Fahrzeug und kann es nicht mehr steuern, weil es schon so beschädigt ist. Mhm. Fehlfunktion, sagt der Computer. Und es kommt zum Unfall, was irgendwo komisch ist, weil so eine auf Sicherheit bedachte Gesellschaft, die Autos rumfahren lässt, die dann irgendwie keinen Notstopp haben oder sowas. Ja. Ich meine, die Karre fährt dort plötzlich unkontrolliert durch die Gegend. Da sagt irgendwie nur noch mal kurz links, rechts, was das Auto dann macht. Und dann brettert der irgendwie halt fast schon ins Polizeipräsidium rein. Aber in einer Gesellschaft, in dem es keine Falschfahrer gibt, braucht man auch keinen Notstopp. Also die verlassen sich schon sehr stark auf die Technik, die sie da haben. Ja. Ne? Dass da ja nichts schief geht. Dass da kein Simon Phoenix irgendwas zerschießt. Es formiert sich auf jeden Fall dann eine Allianz von Friendly und Stallone. Also, die kommen alle an. Genau. Also der Unfall kommt, Stallone überlebt durch irgendeinen Sicherheitsschaum. Es gibt keinen Airbag, sondern Sicherheitsschaum, aus dem er sich befreien kann. Ihm ist nichts passiert. Und der Polizeipräsident kommt raus und sagt so, jetzt bist du wirklich Schluss mit lustig. Es geht's ab in den Cryoknast. Das lasse ich nicht mal mit mir machen. Du machst ja mehr Ärger gefühlt als der andere. Ja. Und Stallone sagt aber, nö, ich hol mir den jetzt noch. Und das fand ich auch sehr interessant. Der Polizeipräsident sagt dann einfach, das können sie nicht. Ich habe gesagt, sie dürfen nicht weggehen. Ja. Wieso widersetzen sie sich jetzt? Das Widersetzen ist nicht vorgeschrieben. Ja. Also, wieso passiert das dann? Man ist völlig perplex dann, ja. Also, ich glaube, Stallone sagt dann auch, die Sprüche des Chiefs soll er sich nehmen und dann stecken. Ja. Hat er dann das Fluchen gelassen? Er hat sich schon zurückgehalten. Er hat sich zurückgehalten, gell? Also er gewöhnt sich langsam dran. You can take this job and shovel it. Nee, das sagt Sandra Bullock. Also doch, Sandra Bullock. Sie ich habe mir nämlich leider nicht und aufgeschrieben, genau, ob sie das oder er ich mir das auch, sagt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, you can take this job and shovel it. Und in Klammern habe ich dahinter close enough, weil das sagt Stallone dann. Ja, nah dran. Ja, nah dran. Aha, ja, stimmt. Also doch wieder Sandra Bullock. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Noch ein bisschen Gesellschaft mit mir quasi und du kannst richtig fluchen. Ja. Sozusagen. Ja, ja, passt auch viel besser. Wir sind dann wieder bei Snipes. Er ist im Gespräch mit dem Senator. Ach, mit dem Doktor. Ich habe ihn hier irgendwie die ganze Zeit Senator genannt. Wird er nicht sogar mal Senator genannt? Das weiß ich gar nicht. Irgendwie, wenn ich das reingeschrieben habe, müsste es wenigstens einmal genannt sein. Der Senator, der Doktor, sagen wir bleiben dabei, hat Ideale und Snipes lässt ihn dann erschießen. Er kann es ja offensichtlich nicht selbst, also lässt Snipes den Doktor erschießen. Weil, also Cocteau sagt direkt zu ihm, er ist komplett zufrieden, was er gemacht hat, ja. Der Simon Phoenix. Das Chaos ist wunderbar, jetzt kann er auf dieser Grundlage seine Vision noch verfeinern und die Diktatur ausbauen. Und jetzt kommt's. Simon Phoenix ist aber gar nicht zufrieden mit dem, was er dann vorhat, denn ja, es geht ihm ja selber auf den Sack, die Gesellschaft. Der will ja sein Chaos haben. Er will ja nicht, dass er Chaos macht, nur um es damit beseitigt wird und noch schlimmer wird. Damit als jetzt er schon wieder auf dem höheren Podest stehen kann. Genau. Und er versucht es dann wieder. Ich glaube, er zückt die Waffe und sagt, ich kann mir deine Quatsch nicht mehr anhören oder so. Wirft die Waffe jemand anders zu aus seiner Gang und der knallt ihn halt ab. Und damit übernimmt Simon Phoenix die Führung. Genau, er nimmt die Kontrolle und gibt den Auftrag, also quasi alle Gefangenen aus dem Cryo-Gefängnis aufzutauen, damit er seine Gesellschaft jetzt umsetzen kann. Befehl. Deswegen befinden wir uns da im Cryo-Prison. Dieser, wie habe ich ihn vorhin genannt? Dieser, wie sag ich, Harlequin? Nee. Dieser Helfer von Cocteau, der bietet sich ja direkt dem Simon Phoenix an, weil er natürlich überleben will und Opportunist ist. Und er macht einfach alles, was ihm gesagt wird. Und der hilft ihm dann, diese Auftauphasen von 80 Bösen, habe ich mir aufgeschrieben. 80 Bösewichte werden da aufgetaut. Gut aufgeschrieben, ja. Habe ich übersehen, deswegen ergänzen wir uns hier die ganze Zeit schon fantastisch übrigens. Ja. Herrlich. Genau, und das kriegen die Polizisten scheinbar irgendwie mit. Ich weiß jetzt nicht mehr aktuell, wie genau, dass da die Auftauphasen halt eingeleitet wurden. Und dann begeben sich Bullock und Stallone halt zum Gefängnis. Da kommt ein kurzes Handgefecht. Stallone macht Bullock ohnmächtig, damit sie nicht in Gefahr ist. Mit diesem komischen Stab. Kurz vorher Stab kommt aber auch noch mal eine kleine Referenz. Also ja, dazu komme ich auch gleich. Aber Snipes Team greift Stallone und Bullock an. Das ist das Handgefecht. Bullock kann auf einmal auch echt austeilen. Ach, da war das, ja, okay. Und ihre Kampferfahrung, so sagt sie, hat sie aus Jackie Chan-Filmen. Jackie Chan-Filmen, ja. Das ist ja super. Auch sehr, sehr schön. Muss ich ein bisschen schmunzeln. Weil Jackie Chan-Filme haben auch mir damals als Kind geholfen. Ich wollte es gerade sagen, welches Kind kennt das nicht? In Gedanken gut in Karate zu sein. So Meister aller Klassen zum Beispiel. Hervorragender Film. Genau, Sandra Bullock und Stallone versuchen darauf, die Freilassung von vielen Häftlingen zu verhindern, aber da warst du ja schon. Stallone lässt Bullock allerdings durch einen kleinen Trick in Sicherheit. Er lässt sie ohnmächtig zurück, genau. Wieder mit diesem Elektroschockstab, glaube ich. Um die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Und dringt dann in das Gefängnis ein mit den Worten "Send a maniac to catch a maniac". Genau, sie wieder schicken einen Wahnsinnigen, um einen anderen zu fangen. So ist die Synchro in Deutsch. So habe ich es mir hier aufgeschrieben an dieser Stelle. Kurz vorher übrigens erschießt Wesley Snipes einfach so sein komplettes Team. Der erschießt alle. Er lässt die alle frei und erschießt die dann. Zumindest das Team, was er sich zusammengestellt hat. Er ballert die Leute im Raum ab. Er erschießt die Wärter, die Gefängniswärter, die im die Geräte bedient haben. Ach, sind das die Wärter? Warum also, habe ich mir hier aufgeschrieben, dass er sein Team und seine Handlanger erschießt? Das weiß ich nicht. Ah. Also da sind ja ganz viele von diesen Angestellten aus dem Gefängnis, ach, das sind die halt die Maschinen bedienen. Mhm. Der kann das ja nicht selber. Und er fragt dann, brauchen wir die jetzt noch? Nö, eigentlich nicht. Das läuft jetzt durch. Und dann knallt er die. Okay, gut. Ja, weil ich habe mich schon gewundert, warum erschießt er die Leute? Um den Ruhm nicht zu teilen, um mehr Action für sich selbst zu haben. Aber ja, das ist die Erklärung, dass es gar nicht sein Team oder seine Handlanger sind. Hier gibt es übrigens da bei Minute 110 direkt danach wildes Geballer mit Max Payne-Anspielung. Ist dir die auch aufgefallen? Sag. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ich hab's nur in deinen Notizen gesehen, weil du hast die ja in die Cloud gelegt. Die Max Payne-Anspielung ist halt diese typische Geste, dass man sich so zur Seite springt, fallen lässt, beide Hände mit den Pistolen nach vorne und im Fallen. Jetzt ist die Frage aus Max Payne. Max Payne kam ja viel später. Oder gibt's eine Vorlage zu Max Payne? Oh, das ist eine ganz interessante Frage. Aber eigentlich nicht, ne? Ich muss da kurz gucken. Max Payne ist 2001. Ach du Scheiße. Heftig. Aber dann kann es natürlich echt sein, dass es da eine Vorlage gibt. Aber dann ist das schon sehr, sehr gut. Moment. Was ist, wenn Max Payne sich an Demolition Man bedient hat? Das scheint so zu sein, wenn du das so sagst. Ja, weil das war eine ganz eindeutige Max-Tain-Pose. Möglich ist es jedenfalls. Habe ich Max-Tain-Pose gesagt? Schön. Nee. Genau, finales Aufeinandertreffen. Ja, es kommt zum Showdown. Es geht wieder hin und her. Es wird viel geballert. Es sieht deutlich knapper aus als in jedem Aufeinandertreffen bisher. Stallone in Bedrängnis. Snipes spielt mit ihm. Genau. Stallone nutzt einen Moment der Unaufmerksamkeit, um aus der Situation zu entkommen. Das ist dann übrigens auch ein kleines bisschen Hanebüchen. Sag doch sowas nicht. Weil Wesley Snipes, der konzentriert sich halt wirklich überhaupt nicht mehr darauf, Stallone zu besiegen, sondern er spielt halt tatsächlich irgendwie so mit ihm. Da hängt er doch an diesem Gerät oder so, ne? Ja, eingeklemmt. Ja, und eingeklemmt. Kann sich daraus befreien, indem er so ein Kabel abreißt und die Kälte irgendwie, die da rauskommt, nutzt, damit das Metall zerspringen kann. Genau. Weil es zu hart wird. Jedenfalls verlieren dann beide ihre Waffen, ne? Und es kommt zum Faustkampf. Der Satz vom Anfang wird jetzt hier wiederholt. Langsam kommen die Bogen, die sich gespannt haben, zum Einsatz. Und zwar sagt Stallone diesmal, ist es hier kalt oder bin ich das? Es ist also nicht heiß, sondern kalt. Und das ist eine sehr schöne Referenz dann auf den eigenen Film vom Anfang. Sehr schön. Snipe sagt selber, gut gemerkt. Ja, genau. Oder so ähnlich. Gut gemerkt, Spartan. Es folgt ein nachvollziehbarer Material Arts Kampf, in dem Stallone mit der Hilfe der Kugel, welche für das Einfrieren sorgt, den Kampf für sich entscheidet und Snipes. Aber gerade noch so, also er ist ja quasi mit einem Knie auf dem Boden eigentlich schon geschlagen und sieht, dass dieses Gerät da am Boden liegt. Ja, ja. Mit der Gefrierkugel, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ja, doch schon. Na, und Snipes mit dieser, weil alles zerschossen ist, Flüssigkeiten treten aus. Er ist klitschnass vor dieser Gefrierflüssigkeit, was Stallone in dem Moment sieht, und nutzt die Chance, lässt die Kugel auf den Boden fallen, springt schnell hoch, alles gefriert. Ja. Auch Simon Phoenix. Ganz genau. Und da kommt dann wieder ein Bogen, dieser gespannte Boden, der sich auflöst. Ja. Er schlägt Snipes dann den Kopf ab. Und das ist eine grandiose Brücke zum Anfang des Films, wo er, ich wiederhole es nochmal, sagte, ich würde meinen Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre. Er würde den Kopf verlieren, wenn er nicht angewachsen wäre. Hervorragend. Und dann wird ihm der Kopf einfach abgetreten oder abgeschlagen. Abgetreten und der zerspringt dann noch am Boden in 1000 Einzelteile. Wie so eine Glaskugel. Richtig. Der Film endet dann aber auch wirklich sehr, sehr schnell. Der macht dann kein großes Tamtam, ne? Geht sehr, sehr schnell. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, am Ende versucht Stallone aus dem gerade errungenen Sieg den Anstoß auf eine neue Zukunftsdenkweise zu geben. So ein Kompromiss. Also er macht ja deutlich, dass Friendly das eine Extrem ist und der Polizeipräsident das andere Extrem, also das Gute und das, ich will jetzt nicht sagen weniger Gute, einfach was anderes. Und er dann sagt, ja, vielleicht trefft er euch einfach auf halbem Weg und dann passt das doch eigentlich. Und mit dieser Aussage versucht Stallone dann nochmal Bullock zu küssen, innig, sie lässt es zu. Geht da heute Abend noch was? Habe ich mir in Klammern geschrieben. Und dann gibt es den letzten Satz. Hast du den dir aufgeschrieben? Was hat es eigentlich mit den verdammten Muscheln auf sich? Ja. Wie funktioniert das mit den drei verdammten Muscheln? Ist es im Deutschen? Und dann ist der Film zu Ende. Schwarze Ausblende, Credits. Alles ist demoliert. Der Demolition Man hat sein Werk getan. Jetzt kann es in eine wirklich bessere Zukunft gehen. Es ist einfach von Anfang bis Ende wirklich ein fantastischer Film, der ist richtig gut, ne? Ein richtig gutes Tempo auch hatte. Wolfgang M. Schmidt, mögen wir ja beide. Hat hier übrigens auch vom Kanal Die Filmanalyse auf YouTube und als Podcast. Ganz genau. Hat mir Eve überhaupt erst nahegebracht. Am Anfang konnte ich nicht so richtig muss ich leiden. Schon, ich musste mich muss sehr dran gewöhnen. Man muss sich vielleicht drauf einlassen. Genau, man muss sich sehr drauf einlassen. Und vor allen Dingen braucht man auch wirklich Gehirnschmalz, um dem zuzuhören. Sonst driftet man ab und weiß dann nicht, wovon er redet. Er hat hier geschrieben oder erwähnt, das ist ein gut gealterter Film. Es ist kein Trash, handfeste Science-Fiction in einer Dystopie. Und besonders möchte er hier vorheben, dass es im politischen und öffentlichen Raum spielend nicht um persönliche Belange geht. Der Film konzentriert sich hervorragend auf den Konflikt beider Seiten und verschwendet keine Zeit. Das sehe ich ganz genauso. Da hat er absolut recht. Ja. Er hat wirklich absolut recht. Ich habe jetzt in letzter Zeit einige Filme gesehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, die Filme meiner Kindheit waren. Und ich musste oft mit dem Kopf schütteln, selber mit dem Kopf schütteln und war erschrocken, wie schlecht die Filme gealtert sind, dass die gar nicht mehr so gut ankommen dürfen auch, in meinen Augen tatsächlich. Ja. Und bei diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, den sollte man sich heute angucken. Einmal mehr angucken. Der hat unbedingt Relevanz. Der hat immer noch Relevanz. Umso mehr vielleicht sogar als damals. Finde ich nämlich auch. Richtig, richtig gut gemacht. Und umso trauriger bin ich dann tatsächlich, dass habe ich seinen Namen sogar schon wieder vergessen, Brambilla, nichts mehr so richtig Erfolgreiches gemacht hat. Ja, das stimmt. Das ist so ein cleverer Film. Ich meine, er hat, sagen wir jetzt mal, nur die Regie geführt. Für das Drehbuch waren ja Peter M. Lenkoff, Robert Reniero, und Daniel Waters. Und sicherlich auch zu einem großen Teil Stallone selbst, der ja gern die Drehbücher noch mal ein bisschen anpasst oder reinredet. Aber die Handlung ist super. Hat keinen Oscar. Er ist auch gut bekommen, inszeniert. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Oder? Ja, also er hat wohl einen Award bekommen. MTV Action Award. Genau. Also in seinem Genre war er sehr erfolgreich damals. Genau. Nominiert war er immer noch als bester Science-Fiction-Film, hat aber nicht bekommen, leider. Wahnsinn, ey. Eve, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe erstmal schön an der Arbeit Bescheid gesagt, dass ich zu spät komme. Ach du Scheiße. Ja, 14 Uhr, weil's scheiße. Ja, ja. Nicht so schlimm. Wir haben jetzt 2 Stunden aufgezeichnet. Das ist ja hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir sind echt ins Schwätzen geraten. Ich glaube, das müssen wir in Zukunft ein bisschen straffer gestalten. Das war ja erstmal vielen, vielen Dank für alle, die sich das bis hierher angehört haben. Ja, absolut. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr so lange dran wart, dann danke, dass ihr so lange dran wart. Absolut. Ihr habt den Podcast auf jeden Fall aus der letzten Reihe Parkett genießen können. Denn wir haben die ganze Folge noch nicht gesagt. Das stimmt, wir sind letzte Reihe Parkett. Dass wir letzte Reihe Parkett heißen. Willkommen zur letzte Reihe Parkett. Ja. Natürlich. Herzlich willkommen. Ich fand's für 2 Stunden echt kurzweilig. Ja, das war wirklich kurzweilig. War nicht langweilig für mich, fand ich gut. Dann lassen wir aber die Zuschauer für Feedback entscheiden, wie wir das in Zukunft ein bisschen gestalten, ob wir es so weitermachen können. Ja. Oder nicht, ob es irgendwelche Anregungen gibt, Verbesserungsvorschläge. Wo kann man denn dieses Feedback, Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Fragen, wo kann man diese denn stellen? Aktuell Instagram und Twitter, jeweils letzte Reihe Parkett natürlich. Wo sonst? Wo sonst? Letzte Reihe Parkett auf Instagram und Twitter. Wir freuen uns sehr über Feedback, in welcher Form auch immer, und hören uns dann bei der nächsten Folge. Wollen wir jetzt schon mal das Thema, den Film für die nächste Folge festlegen, oder kommen wir dann mit der Überraschung daher? War das schon festgelegt? Nee, ich möchte es eigentlich lassen. Die Leute sollen sich. Ja, weil ich hatte mir letztens schon diesen Film gespannt fühlen. Ja, gut, dann machen wir das. Das ist auch okay, aber ich würde es noch nicht spoilern wollen. Okay, in Ordnung. Dann machen wir die Verabschiedung jetzt, glaube ich, nochmal schnell neu. Da kann ich das dann am Ende nochmal schneiden. Willst du das schneiden? Ja. Komplett ungeschnitten die ganze erste Folge? Ja. Komm, machen wir ungeschnitten. Ach, wegen den paar Sekunden, die Leute bleiben jetzt, glaube ich, wenn sie bis jetzt dran geblieben sind. Ja, wenn sie bis jetzt dran waren, dann bleiben sie auch dran. Dann, außerdem ist das ja Work in Progress. Das stimmt. Es steht da noch nicht alles fest. Genau. Gebt uns gerne Feedback. Wir haben da Lust drauf, das auch weiterzumachen. Dankeschön für das nette Gespräch, Yves. Ich bedanke mich auch, Dominik. Es war sehr schön. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. In der letzten Reihe Parkett. Sanfte Grüße. Aufrichtige Grüße und Friede sei mit dir. So, ich mache jetzt aus, ja? Wir bedanken uns bei allen Zuhörenden. Das war die erste Folge unseres Podcasts Letzte Reihe Parkett. Dieser Podcast wird alle 14 Tage freitags veröffentlicht. Bis dahin, auf Wiederhören.